Ich möchte ein Löwe sein. Alle wollen als Katzen durchgehen. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind noch einmal da. Ja, einmal zur Jahrspalterei. Guten Abend. Genau, jetzt wird das Jahr gespalten, dann kommt's weg. Fehlt da nicht noch einer? Ich kriege es auch. Die Stille. Ja, ich bin noch da. Ja. Hallo. Ja, und weil es so schön gespalten ist, löst sich es am Ende auch noch auf, ne, im Bundestag. Ja, wenn man was lang genug spaltet, dann kann es dazu Ja. kommen, dass es sich auflöst. Hoffen wir mal, dass sich das Volk nicht auch irgendwann, obwohl der Begriff ist ja schon wieder völkisch, ne? Das Volk. Jetzt gibt es bestimmt einen Disclaimer unten drunter oder so dafür. Wenn uns doch nur jemand irgendwie zu der ganzen Auflösung irgendwie was sagen könnte, was das einordnet und was uns irgendwie vielleicht ein besseres Gefühl bei der Sache gibt oder so. Wenn man da so einen Grüß August hätte, so einen netten Onkel, der in einem Schloss wohnt, so. Frank Walter genannt. Genau. Wäre doch schön, wenn man sowas hätte, oder? Ja, wenn er was Schlaues zu sagen hat, wäre schon cool. Ja. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe heute entschieden, den 20. Deutschen Bundestag aufzulösen und Neuwahlen für den 23. Februar des kommenden Jahres anzusetzen. Ein entsprechendes Schreiben ist soeben der Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben worden. Politische Stabilität in Deutschland ist zu Recht ein hohes Gut. Sie hat uns genützt und geschützt. Die Auflösung des Bundestages vor dem Ende der Legislaturperiode und vorgezogene Neuwahlen sind in unserem Land Ausnahmefälle. So haben es die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes auch gewollt. Aber gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt braucht es für Stabilität eine handlungsfähige Regierung und verlässliche Mehrheiten im Parlament. Ich habe in der letzten Woche Gespräche mit den Vorsitzenden der Fraktionen und Gruppen im Deutschen. Ja, so Stabilität. Wo siehst du die denn bei den momentanen, also Stabilität im Sinne der Blockparteien, also Stabilität durch Brandmauer, Stabilität durch Zwang, Stabilität durch Ablehnung eines großen Teils des Wählerwillens. Kann man auch Stabilität nennen, ja. Stalin fand Russland sicher auch stabil. Deutschen Bundestag geführt. Die jetzige Regierung verfügt ausweislich der Abstimmung über die Vertrauensfrage über keine Mehrheit mehr. Aber auch für eine anders zusammengesetzte Regierung habe ich in den Gesprächen keine Mehrheiten erkennen können. Deshalb bin ich überzeugt, dass zum Wohle unseres Landes Neuwahlen jetzt der richtige Weg sind. Unsere Verfassung hat für diese Lage Vorkehrungen getroffen. Der Bundestag arbeitet weiter, bis sich ein neuer Bundestag konstituiert hat. Die Bundesregierung ist im Amt und führt die Geschäfte auch nach der Bundestagswahl weiter, bis eine neue Regierung gebildet wird. Unsere Demokratie funktioniert auch in Zeiten des Übergangs. Ich wünsche mir, dass die Stärke unserer Demokratie für die Wählerinnen und Wähler auch jetzt im beginnenden Wahlkampf sichtbar wird. Die nächste Bundesregierung hat große Aufgaben vor sich. Deshalb muss es in den kommenden Wochen um die besten Lösungen gehen für Herausforderungen unserer Zeit. Die Aber wirtschaftlich unsichere Lage. nur Lösungen, die uns genehm sind. Nicht am Ende Lösungen, so pragmatische Afuera oder so. Das mögen wir gar nicht. Das ist populistisch mindestens, wenn nicht rechtsextrem. Ein bisschen off-topic. Ist es der Whisky oder ist er erkältet oder so? Weiß man nicht. Ich habe auch am Anfang gedacht, dass er so ein bisschen so schleift beim Sprechen, aber vielleicht wird er auch einfach alt. Das kann auch sein. Lage, in der Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, Arbeitsplätze gefährdet sind, die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine, deren Auswirkungen auch bei uns zu spüren sind, die drängenden Fragen der Steuerung von Zuwanderung und Integration, den Klimawandel, dessen Folgen auch uns immer stärker treffen, das friedliche und sichere Zusammenleben in unserem Land. Nach den zuletzt... Ja, friedliches und sicheres Zusammenleben in unserem Land ist nicht mehr. Wart mal morgen, wart mal Dienstagabend ab. Viel Spaß, Frank-Walter. Langen parteipolitischen Auseinandersetzungen über das Ob und Wie von Neuwahlen. Nach dem jetzt beginnenden Wahlkampf muss gelten, es ist jetzt an der Zeit, dass das Problemlösen wieder zum Kerngeschäft von Politik wird. Genau das ist es, was die Menschen jetzt erwarten. Sie erwarten tragfähige Vorschläge für eine gute Zukunft für unser Land, das sich in schwieriger Zeit behaupten muss. Und ich glaube, Sie verstehen, dass auch Prioritätensetzungen und schmerzhafte Wahrheiten dazugehören. Denn Politik ist immer die Verhandlung dessen, was möglich ist. Und das kann nie alles gleichzeitig sein. Natürlich kann die Debatte über die besten Lösungen auch mit Zuspitzungen und Schärfen geführt werden, gerade im Wahlkampf. Das verträgt unsere freiheitliche Demokratie oder mehr noch, sie braucht den Wettstreit der Ideen. Aber ich erwarte, dass dieser Wettstreit mit Respekt und mit Anstand geführt wird, schon allein deshalb, weil nach der Wahl die Kunst des Kompromisses gefragt sein wird, um eine stabile Regierung zu bilden. Und ich erwarte auch... Die Kunst des Kompromisses, wir einigen uns einfach auf weiter so. Das ist doch die Realität. Egal, wer da dann nach welcher Konstellation am Ende zusammen regiert, wird sagen, weiter so, weiter so. Weiter Grenzen offen, weiter keine Atomkraft, weiter Aufblähung von NGOs und Staatsapparat bis zum geht nicht mehr. Weiter, weiter, weiter. Die Menschen, immer die Menschen. Dass der Wahlkampf mit fairen, mit transparenten Mitteln geführt wird. Einflussnahme von außen ist eine Gefahr für die Demokratie. Sei sie verdeckt, wie kürzlich offenbar bei den Wahlen in Rumänien, oder offen und unverhohlen, wie es derzeit besonders intensiv auf der Plattform X betrieben wird. Alter, ihr habt offen alle für Kamala getrommelt. Ja, offen und unverhohlen. Ihr habt die Neubauer, ihr habt den Amerikanern die Neubauer auf den Hals gehetzt, um da Wahlwerbung für Kamala zu machen. Ich meine, wie perfide geht's denn noch? Ja, nenn doch mal ein Beispiel für offen und unverhohlen auf der Plattform X. Ja, der Elon hat gesagt, die AfD würde Deutschland retten. Ist das nicht zutiefst, also... Offen und unverhohlen? Unverhohlen ist das vor allen Dingen. Dann schreibt er noch einen Artikel darüber, oh mein Gott, oh Gott. Ich will da nicht vorgreifen. Ich wende mich entschieden gegen alle äußeren Einflussversuche. Die Wahlentscheidung treffen allein die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Tja. Ach was. Ist das nicht schön? Ach was. Und Sie haben komischerweise die Auswahl unter Politikern, von denen ein großer Teil irgendwie Young Global Leader beim Klaus Schwab war oder in irgendwelchen anderen Programmen beim WEF. Aber das ist völlig in Ordnung, ne? Klausi gehört ja zum Club, ne? Ja, genau, was, wie wenn Bill. Die Leute ihre Entscheidung getroffen haben auf Basis von diesen Dingen, die unverhohlen von außen sind, wie wir ja scheinbar offensichtlich, ja, wie er ihn formuliert hat. Dann war das Beeinflussung gehört, und das gehört weg, ne? Das gehört abgeschafft, Beeinflussung. Ja. So schlimm ist das für mich. Noch etwas versteht sich von selbst. Hass und Gewalt dürfen keinen Platz haben in diesem Wahlkampf. Und das, was sie vorbereitet, auch nicht. Verunglimpfung, Einschüchterung, Gewalt, all das ist Gift für die Demokratie, all das beschädigt unsere Demokratie. Wir müssen Gewalt ächten, das erwarte ich von allen, die sich um Verantwortung bewerben. Es liegt jetzt an Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, darüber zu entscheiden, welchen Weg wir in den nächsten Jahren gemeinsam gehen werden. Die Entscheidung ist nicht einfach, nicht für die Alten, deren Gewissheiten durch die Krisen der Welt erschüttert sind, nicht für die Jungen, die mit Skepsis in die Zukunft schauen, nicht für diejenigen, die zugewandert sind, nicht für diejenigen, die frustriert oder enttäuscht sind, weil sie nicht gesehen oder gehört werden. Nicht für jene, deren Angehörige niedergestochen werden, nicht für jene, deren Schwestern vergewaltigt werden, nicht für jene, die sich rufen nach einem religiösen Gottesstaat auf deutschem Boden anhören müssen in Hamburg. Für all die auch nicht. Und schon gar nicht für die Leute, die tot sind. Wie den Polizisten rufen aus Mannheim. Oder die Menschen, die in Magdeburg gerade erst umgepflügt worden sind. Die hat er ganz vergessen. Ja, welcher Weg, ne? Rechtsrum zum Sozialismus oder linksrum zum Sozialismus? Gute Frage. Ja. Das ist das Entscheidende. Wir brauchen Sie alle. Ihre Meinung zählt. Deshalb bitte ich Sie, gehen Sie wählen. Und wählen Sie in dem Bewusstsein, dass Ihre Stimme die entscheidende sein könnte. Schützen und stärken wir unsere Demokratie. Vielen Dank. Du, das ist eine schwache Rede. Ja, aber bin ich so gewohnt von ihm. Also ja, alles voller Kritik. Dann hatten wir das letzte Mal einen, der wirklich Tacheles geredet hat. Köhler? Ja. Köhler? Ja, der hat ja zumindest gesagt, wo es lang geht. Also hat ab und zu die Wahrheit so oft gesagt. Das war von solchen Rednern wie Herzog oder Weizsäcker sind natürlich weit entfernt. Ja, so. Herzog hätte ich nur gesagt, okay. Ruck und so. Ja, tschüss, Frank Walter. Ja, das ist unser Bundespräsident und ich wollte hier nochmal kurz darauf hinweisen, was er tut, was er macht. Das ist die Webseite vom Bundespräsidenten. Das ist seine Rolle im Staat. Und da heißt es hier, staatstheoretische Funktion hat ja das Bundesverfassungsgericht mal geurteilt. Demgemäß sollte der Bundespräsident gegenüber anderen Organen möglichst unabhängig, insbesondere nicht verantwortlich im parlamentarischen Sinne sein und eine ausgeglichene Stellung haben. Der Bundespräsident lässt sich nach Ausgestaltung seines Amtes einer der drei klassischen Gewalten zuordnen. Nicht einer der drei klassischen Gewalten zuordnen. Er verkörpert die Einheit des Staates. In diesem Sinne ist er das Staatsoberhaupt. Ihm kommen über die ihm von der Verfassung ausdrücklich zugewiesenen Befugnisse hinaus vor allem allgemeine Repräsentations- und Integrationsaufgaben zu. Und dann der letzte Satz. Im Krisenfall ist er zu politischen Leitentscheidungen berufen. Gut, gleich. Ja, im Krisenfall. Mhm. Falls die AfD zu viele Stimmen kriegt, zum Beispiel. Ich fand das eben schon halt nah an der Grenze, was er da gemacht hat, indem er wieder von unserer Demokratie beim Wählen gesprochen hat. Damit gibt er ja dem Wähler eigentlich an die Hand, halt nur Blockparteien zu wählen. Also das fand ich schon ein bisschen fragwürdig. Das ist eine Chiffre, klar, er kann sich darauf zurückziehen, dass er das nicht gesagt hat, aber ja. Ich finde es halt immer schwierig, wenn so Parteisoldaten Bundespräsident werden. Ich fand es eigentlich schlimmer, dass er halt direkt diese Sachen von wegen Einflussnahme und damit so Wieselwörtern, aber dann doch irgendwie so, als wäre das ja alles klar, dass es Einflussnahme gegeben hätte. Das finde ich eigentlich schlimmer als das andere. Ich finde es immer noch schade, dass Georg Schramm damals abgelehnt hat. Der wäre jetzt an der Stelle deutlich besser gewesen. Das ist der Vater von... Vom Dario, nee. Hat er abgelehnt, ja? Er hat damals abgelehnt, er hat gesagt, das will er nicht machen. Das ist ein Kabarettist, ein sehr schneidender Kabarettist. Ja, ich erinnere mich. Nee, ich dachte eigentlich an die andere. Schon Zeit wahrscheinlich. Julia, genau. Was ist eigentlich der geworden? Die ist immer noch bei der Linkspartei wahrscheinlich, also verschwindet, wenn sie nicht jetzt rettungsbootmäßig zu. Aber ich glaube, sie ist eher eine Linkspartei-Linke als eine Sarah Wagenknecht-Linke. Also. Kann sein. Ja. google sie mal kurz. Vielleicht erfahren wir ja, was sie jetzt tut. Dieses geile, verstrahlte Video, wo sie dachte, es wäre eine gute Idee, nach einer durchzechten Drogennacht irgendwie morgen zur Stellungnahme aufzunehmen. Das war eigentlich der Höhepunkt. Ja, stimmt. Es steht nur von Februar 2021 bis Juni 2022 war Schramm Parteivorstand der Linken. Da steht da nicht. Vorstand auch noch, ey. Krass. Bei der Neuwahl des Parteivorstandes trat sie nicht noch einmal an. Oh, desillusioniert. Burnout. Da ist sie verschwunden. Ja, oder schwanger. Ah, die hört uns ja ab und zu, deswegen Grüße gehen raus, Junior. Ja, auf vielfachen Wunsch dachte ich, wir schauen uns jetzt jede Woche ein Parteiprogramm, Wahlprogramm an. Stark. Und letzte Woche habe ich ja über mein eigenes vom Leder gezogen. Und jetzt habe ich hier den Entwurf, also es ist wohl noch nicht abgesegnet, ich habe zumindest nichts anderes gefunden. Von den Grünen hier mit dem Titel Zusammenwachsen. Mit dem Zusammenwachsen muss ich direkt an das Ding aus einer anderen Welt denken. Und ich muss sagen, ich bin halt auf dem 14-Jährigen stehen geblieben. Ich würde halt hier ein I da bei dem A reinmachen. Das würde den Zustand von dem ganz gut beschreiben, was ich erwarte jetzt. Ja, ich bin ja sehr erwachsen und frage mal, dass auch Wachstum in der Wirtschaft nicht gemeint sein kann, oder? Nee, das ist ja genau der Printmaster sagt es gerade im Chat, zusammenwachsen wie ein Tumor. Genau. Ja. Ja. Eingewachsen wie ein Zehennagel, ja, passt dann. Genau. Ja, also ich habe quasi noch gar nicht reingeguckt. Ich dachte, wir suchen einfach noch ein paar Begriffe, die uns besonders interessieren. Ja, woke oder was? Ficken. Haben die nicht, glaube ich. Haben die nicht im Programm. Das von Ficken interessiert uns besonders, ja. Ich guck mal nach Abtreibung vielleicht. Das ist doch schon mal was. Abtreibung. Gibt's nicht. Aufhebung aller. Nee, Schwangerschaftsabbruch. Ach so, Aufhebung. Ja, Abbruch. Gibt's auch nicht. Schwangerschaftsabbruch. Schwangerschaft. Schwanger. Abbruch. Ja, Schwangerschaftsabbruch. Ja, so. Abbruch. Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist ein Grundrecht, das für alle gelten muss, außer wir wollen euch irgendeine Genplörre von irgendwelchen angeblichen Genies reinhauen. Dann zwingen wir euch vielleicht auch. Subtil. Ja. Mehr muss man dazu nicht sagen, glaube ich. Ja, wir haben ja letzte Woche schon gelernt, was die FDP vorlegt. Mal schauen, was wir hier haben. Wir wollen, dass zwischendurch Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich außerhalb des Strafrechts geregelt werden. Wir treten dafür ein, dass die notwendige Beratung durch ein abgesichertes Angebot von Beratungsstellen vielfältiger Trägerschaft garantiert ist. Also feministische Träger müssen auch mit rein, dann wahrscheinlich. Die sagen, ja, mach weg dein Kind. Zudem muss es genügend Einrichtungen geben, die den Eingriff mit der gewünschten Methode vornehmen, denn das Angebot für Abbrüche hat sich in den vergangenen Jahren halbiert. Die Kosten sollen von den Krankenkassen übernommen werden, das hatten wir bei der FDP auch. Telemedizinische Betreuung ausgebaut werden. Selbstbestimmung über einen Körper setzt ein geschlechtergerechtes Gesundheitssystem voraus. Forschung, Ausbildung und medizinische Praxis müssen geschlechterspezifische Aspekte zur Verbesserung der Frauengesundheit zwingend berücksichtigen. Für ja, so drei Leute hat man das ja auch bei der FDP. Auch im Gesundheitswesen wollen wir durch Quoten und bessere Arbeitsbedingungen. Ja. Quoten in die Führungsgremien. Weiter alles umbasteln, einfach völlig unbeirrt weitermachen wie bisher. Queeres Leben, sicher und selbstbestimmt. Als Gesellschaft verbindet uns der Wunsch, frei und selbstbestimmt zu leben. Ja, das sind aber nur Worte bei euch. Politik muss den Rahmen dafür schaffen. Ja, mit anderen Worten, alle dazu zwingen. Ja. Noch zu häufig erleben lesbische, schwule, bi, trans, Sternchen, Intersternchen und queere Menschen in Klammern LSBTIQ Sternchen. Gewalt und Diskriminierung, das nehmen wir nicht hin. Außer es geht von Migranten aus, dann nehmen wir es in den Aktionsprogramm. Rechts ist auch schön. Familie ist, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Das gilt auch für Regenbogenfamilien. Wir passen deshalb das Familienrecht an, beenden schnellstmöglich die Diskriminierung von Regenbogenfamilien im Abstammungsrecht und berücksichtigen dabei die Elternschaft von trans, inter und nicht-binären Menschen. Wir verbessern die rechtliche Situation von Familien mit mehr als zwei. Es gibt nicht mehr als zwei Eltern. Gibt es nicht. Es gibt nicht mehr als zwei Eltern. Tja, wir werden zivilisiertes Leben im Alter stärker in den Mittelpunkt rücken. So wollen wir die Bedürfnisse von älteren LSBTIQ+-Menschen auch in der Altenhilfe und in der Pflege besser berücksichtigen. Ja, und wenn ich aber mein Leben lang Miniatureisenbahnen, so große Platten hatte, dann muss doch auch diese Vorliebe von mir in der Altenhilfe berücksichtigt werden, indem ich eine größere Halle bekomme, wo ich dann auch meine Eisenbahnplatten aufstellen kann. Oder? Und Katzenfreunde müssen Platz für Katzen haben. Ja. Und wenn ich einen Leoparden will, dann braucht er ein Gehege. Also da muss sich die Altenpflege schon mal ein bisschen drauf einstellen. Jeder hat besondere Bedürfnisse. Frechheit. Ja, der Aktionsplan Queer Leben, also auch was ist die FDP auch wollte. Also hier sind mehr Sterne drin, aber ansonsten ist das so also ziemlich dasselbe, was ich hier lese. Aber Herr Lindner hat ja die Woche auch gesagt, dass das vollkommen egal ist mit dem transsexuellen Ding, da mit dem Selbstbestimmungsgesetz, da macht er sich gar keine Gedanken drüber. Ja, das glaube ich wohl. Ja, genau so schätze ich den auch ein. Ja. Dabei stehen und dumm grinsen. Das sind nur dornige Chancen, sind das. Ja, sollen wir noch ein anderes Wort suchen? Hasskriminalität sehe ich ja auch. Das hat ja die FDP letzte Woche auch gesagt. Die Hasskriminalität und Artikel 3. Integration fände ich interessant zum Beispiel. Ja, oder... Wie war es mit Islam? Islam oder Muslimen? Mit einem Aktionsplan gegen Islamfeindlichkeit, gegen yes. Diskriminierung von muslimischen Menschen vor. Die Imam-Sternchen-Innen-Ausbildung in Deutschland treiben. Imam-Innen! Ich krieg die Tür nicht mehr zu. Treiben wir voran. Und in welchen soll die dann bei der Dings in der Goethe-Moschee predigen oder wo? Ja, wahrscheinlich. Bilden dafür machen wir extra einen Studiengang auf, oder was? Antiziganismus kann auch noch mal zu kämpfen werden, wie die Empfehlungen der Expertenkommission umsetzen, jawohl. Ja, ganz wichtig. Da sind wahrscheinlich die Hälfte von allen Leuten, die es betrifft, in der Expertenkommission vertreten. Ja. Für Frauenrechte. Die Vielfalt unserer Gesellschaft soll sich auch in ihren Institutionen widerspiegeln. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die Islamisten alle hier in Staatsgewalt bekommen, ja. Dass Vielfalt sowohl personell als auch strukturell in Behörden strategisch und konsequent gefördert wird. Und wir schaffen dafür auch die rechtlichen Grundlagen. Lalalala. Weil die haben wir ja noch gar nicht. Die rechtlichen Grundlagen. Mit einem Bundespartizipationsgesetz und einem Partizipationsrat hier. Ich habe gerade von unserem Präsidenten gehört, wir sollen die Demokratie nicht unterlaufen. Dann hört doch auf mit so einer Scheiße. Ja, es ist dasselbe weltfremde Zeug wie seit jeher. Ne? Und das Irre ist, da steigen immer mehr Clowns aus dem Auto. Ne? Und dann hast du das Gefühl, es können doch jetzt gar keine Clowns mehr in dem Auto sein und dann kommen noch fünf raus. Und dann direkt ist wieder ein kurzer Moment Pause. Für Frauenrechte, das ist eine Überschrift, super Überschrift. Für Frauenrechte. Eine gerechte Gesellschaft ermöglicht allen Menschen unabhängig vom Geschlecht ein selbstbestimmtes Leben. Feminismus und der Einsatz für Frauenrechte sind dafür essentiell. Dazu gehört, dass frauendominierte Berufe nicht schlechter bezahlt werden als männerdominierte. Was ist der Unterschied? Ich denke, wir sind also. Der Unterschied ist, dass die das extra schlecht bezahlen, weil es frauendominiert ist. Und es könnte auch alles ganz anders sein. Ein selbstbestimmtes Leben, Feminismus und Einsatz für Frauenrechte sind essentiell. Nur wenn Diskriminierung, Sexismus und Frauenfeindlichkeit konsequent bekämpft werden. Kampf, Kampf, Kampf, Kampf, Kampf. können Frauen alle Chancen nutzen. Gerade weil rückwärtsgewandte Kräfte stärker werden, müssen wir das Erreichte sichern. Ja. Müssen wir uns dafür einsetzen, nämlich dass auch ja nicht daran an unserer Macht gerüttelt werden kann. So übersetze ich das mal. Und wir weiter voranschreiten. Vorwärts immer, rückwärts never. Unsere Priorität ist, das Leben für Frauen gerechter und besser zu machen. Das bedeutet, ich bin sehr gespannt, was es bedeutet, den gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, was wir entscheiden, wir super Schlauen, durchzusetzen. Dazu gehört, dass Frauen dominierte Berufe nicht schlechter bezahlt werden als Männer dominierte. Frauen tragen den Großteil der Sorgearbeit und arbeiten daher. Ach, daher ist das, genau. Nicht, weil die weniger arbeiten wollen. Das ist nur deswegen, was Aufstieg und Einkommen beeinträchtigt. Ja, Wahl der Frauen. Frauen am meisten betroffen. Auf der Straße, in der U-Bahn und erst recht zu Hause. Alle Frauen müssen sicher sein und sich sicher fühlen können. Im Alltag sind sie aber täglich von Frauenfeindlichkeit, Sexismus und Gewalt bedroht. Nun. Sternchen, wir legen fest, was die Begriffe bedeuten und was Bedrohung bedeutet. Und wir behalten uns auch vor, wegzugucken, wenn die Täter nicht die richtigen sind. Und Betroffene bei Partnerschaftsgewalt, häuslicher und geschlechtsspezifischer Gewalt. Schön, dass wir das jetzt alles schon so aufsplitten auf da schön viele Worte, wo wir rein interpretieren, was wir wollen. Ja. Besser zu schützen, sollten alle Betroffenen und ihre Kinder einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung erhalten. Durch eine Bundesbeteiligung stellen wir gemeinsam mit den Ländern kostenfreie Hilfen wie Frauenhäuser, Beratungsstellen, Schutzwohnungen flächendeckend sicher. Jede Menge Geld vom Staat für unsere ideologischen Freunde. Das muss auch ein Ausbau von Angeboten für Menschen mit Behinderungen oder mit Sprachbarrieren beinhalten. Nach einer Trennung muss Partnerschaftsgewalt in Sorge- und Umgangsverfahren verpflichtend berücksichtigt werden. Ja, mit anderen Worten, Abschaffung der Unschuldsvermutungen. Dazu müssen Justiz sowie Politik umfassend geschult werden, weil wir die reine Wahrheit erkannt haben. Und es muss einfach nur umgesetzt werden, was wir wollen. Andere Dinge sind da ja überhaupt nicht zu berücksichtigen. Andere Personen haben ja keine Rechte, brauchen auch keine Rechte, sind ja alles nur Täter. Um Annäherungsverbote in Fällen von häuslicher Gewalt besser zu kontrollieren, kann der Einsatz einer elektronischen Fußfessel ein sinnvolles Instrument sein. Ja, also feministischer Gerechtigkeitskampf Nummer 375 aktuell. Opfer von Vergewaltigung brauchen flächendeckend qualifizierte medizinische Notfallversorgung inklusive anonymer Spurensicherung. Der Pille danach haben wir nicht, oder wie? Viele geflüchtete Mädchen und Frauen sind vor, während oder nach der Flucht von Gewalt betroffen. Deshalb müssen die Aufnahmeeinrichtungen entsprechende Schutzkonzepte verpflichtend etablieren. Ja, könnt ihr dann mal alle 3 Jahre, wenn er meine Frau aufschlägt, könnt ihr irgendwen anrufen oder so, würde ich sagen. Frauen, deren Aufenthaltsstatus von ihrem gewalttätigen Partner abhängt, sollten einen eigenständigen Aufenthaltstitel erhalten. Warum? Warum? Keine Ahnung. Warum, warum, warum? Ja, als ob ihr die Männer dann abschieben würdet. Da ihr nur getraumatisiert. Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung stellt eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung dar, die vor allem Frauen betrifft. Wir wollen den ressortübergreifenden nationalen Aktionsplan umsetzen und weiterentwickeln. Was auch immer das bedeutet. Die Rechte und die Gesundheitsversorgung von SexarbeiterInnen werden wir stärken. Denn so wie die Zustände zurzeit sind, können sie nicht bleiben. Ja, schön. Ja, das ist auch sehr gut beschrieben. Ne? Das so machen die auch ihre Nachrichten immer. Ne? Gezielte Unterstützung, insbesondere für Prostituierte in prekären Situationen, muss auch durch aufsuchende Hilfen und Beratungen gerade beim Ausstieg aus der Prostitution verstärkt werden. Mann, ist das wichtig in so einem Bundesprogramm. Kontrolliert, ey. Die Standards zur Betriebserlaubnis erhöht und die Befugnisse des Zolls erweitert werden. Ja, das sind doch Dinge, wo die vor Ort vorgehen müssen und so. Also die Regeln entsprechend. Doch nicht auf einen vom Staat aus ändern. Ach Gott. Ja. Für Selbstbestimmung. Frauen! Genau. Such doch nochmal nach Wirtschaft oder so, oder nach Wachstum. Das ist das Ehrlichste hier. Wir schreiben drüber für Selbstbestimmung. Das erste Wort lautet Frauen. Frauen. Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus, die andere Hälfte sind LSDBTIQ-Menschen, oder wie? Und dann gibt es noch Täter irgendwo am Rand. Stimmt. Aber keine Sorge, um die kümmern wir uns schon. Politische Macht, ey, ja. Das ist doch noch weit von der Hälfte der wirtschaftlichen und politischen Macht entfernt, ja. Herzlichen Glückwunsch. Würde ich gar nicht unbedingt sagen, sondern eher von der formalen Macht. Ja, die allerdings. Die informelle Macht über die Einwirkung auf die Männer im Privaten und so weiter. Weil die wirkt sich durchaus auch so aus. Die größte Kaufkraft haben sie ja schon. Die meisten Kaufentscheidungen treffen sie ja schon. Also das Geld liegt ja in ihrem Portemonnaie. Ja, mein Punkt, ja. In Klammern. Und dafür müssen sie weniger arbeiten. Aber es ist ja alles ungerecht. Ja. Aber auch im Parlament und Kommunalvertretungen sind. Wir sind daher für Frauenquoten in Aufsichtsräten und Vorständen von großen Unternehmen. Weil wir uns so viel Gedanken machen über die Frauen ganz an der Spitze. Und alle anderen sind uns scheißegal. Die sollen gefälligst mehr arbeiten und sich weniger Zeit mit ihren Kindern beschäftigen, weil die Kinder, die gehören sowieso dem Staat und wir erziehen die ja richtig und ihr könnt das ja eh nicht. Und nachher werden die noch rechts oder konservativ oder so. Und außerdem sterben wir alle, weil der Klimawandel uns tötet und deswegen sollt ihr auch nichts zu essen haben und nicht heizen dürfen. Und okay, da steht ja alles nicht, aber. Selbstbestimmung über den eigenen Körper, in Klammern, es sei denn, es geht um Beschneidung bei Knaben, die ist uns üblich scheißegal. Wie ist Kindeswohl? Nein, ja. Zum Wohl des Kindes. Naja, ist bei der angekommen, wo wir eben schon waren, bei den Schwangerschaftsabbrüchen. Ja. War nicht weit weg. Der Islam ist vom Schwangerschaftsabbruch nicht weit entfernt. Ja, im Programm. Das, was wie Ehrenmorde steht bestimmt nicht drin. Ne? Ja, das würden sie ja wahrscheinlich sagen. Wir haben ja gesagt, dass die Frauen ins Frauenhaus sollen, wo ich dann sagen würde, ja, und was ist mit den ganzen Homosexuellen, die da Opfer von den Ehrenmorden werden? Ja. Ach, da haben wir noch nie von gehört. Also kann es ja auch nicht stimmen, weil wir haben ja so einen tollen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich mit solchen Themen ja auf jeden Fall beschäftigen würde und klar. Da das da nicht lief. Für gute Justiz, jawohl. Gute Justiz, ja. Für gute Justiz, diese gute Justiz, dass sich um den Vertrauen in unseren Rechtsstaat entsteht, wenn die Justiz handlungsfähig ist, schnell entscheidet und recht effektiv durchgesetzt wird. Dafür braucht es genügend Richter, Sternchen innen und Staatsanwält, Sternchen innen, gut ausgestattete Gerichte sowie entschiedene Digitalisierung der Justiz. Ja, und bitte nur noch Leute, die unserer Ideologie angehören. Mit einer Neuauflage des Pakts für den Rechtsstaat wollen wir gemeinsam mit den Bundesländern die Modernisierung unserer Justiz fortsetzen. Wir wollen ein deutschlandweites Online-Verfahren für Zivilprozesse, das medienbruchfrei von Klage bis Urteil arbeitet. Mit der Gruppenklage wollen wir ermöglichen, dass mehrere KlägerInnen gleichartige Ansprüche gemeinsam gegen eine Beklagte bzw. eine Beklagten durchsetzen können und wir Zivilgerichte in Massenverfahren entlasten. Wir wollen zusammen mit den Ländern mehr Schwerpunktstaatsanwaltschaften schaffen, die sich auf komplexe Rechtsfelder spezialisieren. Ja, also nur noch in unserem Sinne, unserer Ideologie irgendwas machen und alles, was da nicht reinfällt, das findet dann halt nicht statt. Umweltkriminalität gewinnt zunehmend an Bedeutung und ist ein wichtiges Betätigungsfeld der organisierten Kriminalität. Ist das so, ja? Das wage ich zu bezweifeln. Dagegen gehen wir mit einem nationalen Aktionsplan vor. Ja, nehmt euch in Acht vor der Umweltkriminalität. Habt ihr nicht auch so viel Angst vor der Umweltkriminalität wie ich? Jedes Mal, wenn ich rausgehe, habe ich Angst, dass die Umwelt mich abzieht. Genau, so da habe ich immer Angst, dass jemand mit Altöl kommt und mich übergießt oder so. Wir wollen weiter daran arbeiten, dass die Belange von Kindern als Geschädigte oder Zeugin vor Gericht besser berücksichtigt werden. Okay. Die Unabhängigkeit der Justiz ist ein hohes Gut. Wir wollen sie extra doppelt plus dreifach unabhängig machen, indem wir nur noch grüne Ideologie zulassen. Um sie zu schützen, werden wir das ministerielle Weisungsrecht an Staatsanwälten transparent ausgestalten. Okay. Weisungen müssen frei von politischer Einflussnahme sein. Eine das gute ist Justiz so lächerlich, ist dass die Grünen den Satz überhaupt schreiben. Ey. Daher werden wir rechtsstaatliche Regelungen ergreifen, damit die Justiz vor VerfassungsfeindInnen geschützt ist. Also Gutes soll doch die Vorfeldorganisation die Richter ernennen und die Zivilgesellschaft oder so Gesetz. Menschen sollen nicht im Gefängnis landen, weil sie geringe Geldstrafen nicht begleichen konnten. Okay, wir modernisieren das Strafrecht mit dem Ziel, die Justiz zu entlasten. Hierfür wollen wir prüfen, welche geringfügigen Delikte außerhalb des Strafrechts geregelt werden können. Wir machen Europa zu einem starken gemeinsamen Raum des Rechts. Dafür stärken wir den Europäischen Staatsanwaltschaft und Agentur der Europäischen Union für Justiz. Jährliche Zusammenarbeit in Strafsachen und harmonisieren das Recht auf Basis hoher verfassungsrechtlicher Grundsätze. Aber weia, es klingt alles schon wieder so wie, als wenn das eigentlich dem Herrn Steinmeier nicht gefallen würde, aber es doch irgendwie tut. Ja, tut uns leid. Das, was Sie gewählt haben, ist leider verfassungsrechtlich nicht zulässig. Nach dem standardisierten europäischen Gesetz müssen wir Ihnen leider sagen, Computer sagt nein. Klingt alles ein bisschen auch nach SPD. Das wird sicher nicht unterschiedlich sein. Digitale BürgerInnenrechte. Künstliche Intelligenz. Ja, du darfst canceln, du darfst bannen, du darfst melden, vor allem melden. Darf ich auch Steve bannen? Ja, den Steve solltest du als erstes bannen. Meinungsfreiheit ist die Grundvoraussetzung einer freiheitlichen Demokratie. Oh. Also, das ist hier nur der Programmentwurf, ne? Ich bin mir sicher, das wird noch rausgestrichen, weil das, geht gleich gut weiter. Ihre Grenzen findet sie, wenn Straftatbestände wie Beleidigung oder Volksverhetzung erfüllt sind. Und wir sind ja die Oberbeauftragten dafür, das festzulegen, wann das erfüllt ist. Solche Hassrede muss konsequent gelöscht und Accounts, die Hetze verbreiten, schneller gesperrt werden. Dafür sorgen wir mit einem digitalen Gewaltschutzgesetz und stärken die Rechte der Nutzer SternchenInnen. Recht auf. Die bösen Hasser werden gelöscht. Die algorithmische Verstärkung von Hass und Hetze nehmen wir ins Visier. Mit dem Digitale Dienstegesetz in Klammern DSA und dem Digitale Märktegesetz in Klammern DMA haben wir wichtige Grundsteine für ein demokratisches Netz gelegt. Ja, das glaube ich euch sofort, dass das in eurem Sinne ist. Und wir sehen ja schon, was das Ergebnis davon ist. Nämlich so Sachen wie Trusted Flagger, Herr Gaffer von der Muslimbrüder-Universität. Wir treten für eine konsequente Umsetzung und, wo nötig, für Verbesserungen in Europa und Deutschland ein. Ja, wir treten uns die Verbesserung ein, ja. Wir wollen, dass Straftaten auch im Netz beharrlich und rechtsstaatlich von Polizei und Staatsanwaltschaft verfolgt werden. Und auf der Straße passiert ja eh nichts. Hauptsache die Hassrede. Wir stehen für einen effektiven und zugleich praktikablen Datenschutz. Auch von der Bürokratie werden wir abbauen. Wir setzen auf bürgerrechtsschonende Instrumente, wie das sogenannte Quick Freeze. Ja, ich habe ja wie gesagt keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist, aber wenn die Grünen das wollen, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut. Würde ich mal tippen. Anlasslose Vorratsdatenspeicherung und Chatkontrolle lehnen wir ab. Ja. Ja, zum Thema Diskriminierung habe ich gleich noch was Lustiges. Man sehen kann, wie super das funktioniert. Wir sorgen dafür, dass Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben können. Nee, das macht ihr nicht. Das ist das Allerletzte, was ihr macht. Und ihre Einrichtungen geschützt werden. Ja, solange wir es uns noch leisten können. Antisemitische Vorfälle müssen konsequent verfolgt und dokumentiert werden. Ja, dokumentiert vor allen Dingen, ne? Man hinterher sagen kann, wir brauchen mehr Geld gegen rechts, weil guck mal, die Antisemitismus. Die älteren jüdischen Generationen wollen wir stärker sozial absichern. Okay. Ja, und den Aktionsplan gegen Islamfeindlichkeit, das haben wir eben nicht gesehen. Die sind hier in einem Absatz von Judenschützen auf Islamfeindlichkeit gekommen. Also entscheidet euch ja eins. Das wird man dann im Zweifelsfall sehen, wie es dann wirklich sich verhält. Und es ist ja eh auch fraglich, was du so von denen alles durchbekommen überhaupt. Ne? In Kürze kann man sagen, weiter wie bisher. Weiter wie bisher und alle Regler auf 11 halt. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja. Der Games-Standort Deutschland. Ja, die Kulturproduzenten Sternchen innen brauchen nicht nur Freiheit, sondern auch Sicherheit. Wir helfen der freien Szene, indem wir sie anketten. Ja. Durch den Ausbau des Bundeskulturfonds. Ja, die ganze freie Szene hier wird einverleibt. Die begonnene Reform der Filmförderung, da haben wir ja vor letzte Woche drüber berichtet, für verlässliche, schnelle und auskömmliche Finanzierung durch eine Investitionsverpflichtung und eine Steueranreizförderung werden wir abschließen. Auch den Games-Standort Deutschland stärken wir mit einer steuerlichen Games-Förderung. Für die kleinen Verlage werden wir eine Verlagsförderung einführen. Wir machen alle von uns abhängig. Ach was. Alle von unserer grünen Ideologie. Sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene ist die Vielfalt der kleinen und mittleren Kulturunternehmen Teil unseres europäischen Identität und muss deshalb durch die richtigen politischen Rahmenbedingungen gestärkt werden. Kultur ist auch harte Arbeit. Deshalb wollen wir die soziale Lage der KünstlerInnen und KulturproduzentInnen nachhaltig verbessern, indem wir die Künstlersozialversicherung zukunftsfest machen, die soziale Absicherung für Solo-Selbstständige verbessern und an den in dieser Wahlperiode von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien eingeführten Honoraruntergrenzen in der Bundeskulturförderung verstetigen. Ja, aber wie üblich werden wir uns dafür einsetzen, dass jede Streichung von irgendwelchen Förderungen für unsere linke Scheiße, da steht jetzt hier nicht, unmöglich ist, weil dann gebrüllt wird, das ist ja Ideologie und das ist ja dann nicht mehr unabhängig und so weiter und so fort. Wobei natürlich kein einziger Cent an irgendwen laufen muss, der sich über die Grünen lustig macht oder unsere Sachen irgendwie in Frage stellt, weil das wäre ja dann Hass und Hetze und Vielfaltsangriff und was weiß ich nicht, was alles, Beleidigungen und da ist ja dann die Grenze erreicht. Ne? Also. Ja, dann lassen sie sich nichts vormachen. Ja. Games. Für die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft. Jawohl. Deutschland ist und bleibt ein Einwanderungsland. Jawohl. Einwanderung ist Teil unserer gesellschaftlichen und ökonomischen Stärke. Eine Einwanderungsgesellschaft muss Perspektiven schaffen und Ankommen ermöglichen. Fuck off, echt. Ich kann es nicht mehr. Ja, für die Leute, die wir haben wollen, ja. Geschaffen, ne? Und trotzdem hängen die jungen Leute nur in der Innenstadt rum den ganzen Tag. Ganz komisch. Ja, das ist doch nur, weil wir keine Quoten haben für die. Und sie wollen einen Spurwechsel. Ja, aber ich das wohl nur mal schon mal gehört mit dem Spurwechsel. Der Spurwechsel. War das von die Merkel gehört? Nee, letzte Woche bei der FDP. Also. Deswegen es so wichtig war, endlich ein Einwanderungssystem auf der Höhe der Zeit zu schaffen. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und zahlreichen Erleichterungen beim Arbeitsmarktzugang Geflüchteter. Da haben wir alle drauf gewartet. haben wir dafür den Grundstein gelegt. Damit sind Fach- und Arbeitskräfte für unser Land entscheiden. Stehen wir nach Jahrzehnten der Abschottung unseres Arbeitsmarktes endlich die Digitalisierung der Visa-Vergabe vom Kopf auf die Füße. Weil wir auch noch nie einen Skandal hatten zu Visa-Themen, vor allen Dingen nicht mit einer Grünen im Außenministerium. Du hörst es nicht, aber ich bin im Kopf schütteln, vom Kopf auf die Füße, das ist echt ein starkes Stück, ey. Digitalisierung, ja. Visa komplett zu digitalisieren und Wartezeiten zu verkürzen, darauf wollen wir weiter aufbauen, indem wir mehr Berufs- und Bildungsabschlüsse noch leichter anerkennen. Ja, freut euch, Leute. Diese ganzen Abschlüsse, die ihr mühsam euch erkämpft in Deutschland. Andere Leute, die von woanders herkommen, denen, das wird leichter anerkannt von denen. Die kommen dann einfach an und sagen, hier, ich bin auch Handwerker oder so. Ich bin Handwerksmeister hier. Erkennen wir an. Da haben alle drauf gewartet, ne? Ja. So wie die Anrechnung von Berufserfahrung entbürokratisieren und vereinfachen. Für eine echte Willkommenskultur. Ja, als Jura-Arzt sein ist ja schon mal kein Problem. Ich glaube, du meinst als Saudi-Araber, oder? Ja, für das Jura auch, ne? Syrische Ärzte haben wir auch ganz viele angeblich. Für einen Osteuropäer LKW-Fahrer werden es aber ganz schwierig, den Führerschein anerkannt zu bekommen. Das sind ganz andere LKWs, die hier fahren. Und ganz andere Straßen und ganz andere Straßenschilder und so. Das ist krass, die das hier nicht können. Ne? Also sowas ist, das kostet dann 10.000 Euro extra für einen neuen Führerschein. Die fahren ja teilweise, sind die ja auf der anderen Seite der Erdhalbkugel und dann fahren die da mit den Rädern an der Decke. Eben, ne? Wie soll das gehen? Wie soll man das dann lernen? Kann man ja dann nicht einfach umschulen. Aber sind Flucht und Arbeitsmigration grundsätzlich zu unterscheiden? Sie folgen unterschiedlichen Logiken. Arbeitsmigration folgt der Nachfrage nach Arbeitskräften, in Klammern, die in Deutschland immer weniger wird und bald komplett verschwinden wird. Die Aufnahme von Schutzsuchenden in humanitären Verpflichtungen. In Klammern, wie üblich entscheiden wir darüber, wer als was irgendwie wie gilt und was wir darunter verstehen. Ja. Gleichzeitig vertreten wir den pragmatischen Ansatz des Spurwechsels, sehr pragmatisch, wo immer er sinnvoll ist. Ich würde mal sagen, er ist nirgendwo also sinnvoll. Außerdem braucht es beides. Ja, doch, wenn du zum Beispiel eine Greenpeace-Funktionärin in deiner Regierung haben willst, dann brauchst du da ganz schnell. Aber so die ist ja nicht geflüchtet. Weg. Ja, vor Trump. Vor Ach so, Trump kann halt. Sein, ja. Außerdem braucht es für beides Arbeitsmigration, also recht wirksame Instrumente der Integration mit dem Chancenaufenthaltsrecht. Haben wir viele gut integrierte Menschen aus der Duldung geholt. Das finden wir alle super, ne? Die Leute nicht mehr geduldet, sondern ja, wir die nicht mehr loswerden. Ja. Ihnen eine echte Bleibeperspektive gegeben und gleichzeitig die Ausländerbehörden stark entlastet. Ja, so kann man es auch machen. Wahnsinn. Wir verfolgen es einfach nicht mehr, dann sind die alle entlastet. Das ist schön. Ja. Das ist eine gute Lösung. Sehr schön. Wir wollen eine funktionierende und pragmatische Flucht- und Migrationspolitik. Nee, wollt ihr nicht. Ja, oder wollt ihr schon, aber im Sinne von dem, was ihr, wo ihr hin wollt, pragmatisch. Ja, solange man es da nicht im Mittelmeer ein bisschen stärker zurückdrängt, sozusagen, das kann man sich ernst nehmen, finde ich auch. Ja, sie haben eine neue EU-Regierung. Die Humanität und Ordnung verbindet, ja, indem sie sagt, illegal, legal, scheißegal. Ja, so wird Humanität und Ordnung miteinander verbunden. Ja. Dafür wollen wir wissenschaftliche Expertise stärker in politische Entscheidungen einbeziehen. In Klammern, wir fragen das Deutsche Institut für Wirtschaft und Herrn Fratscher, ob die Leute wertvoller als Gold sind. Und der sagt, ja, also können wir doch nicht sagen, dass wir die nicht brauchen oder so. Und die bezahlen doch schließlich unsere Rente und alles wird gut. Aus Wissenschaft, Rente, Forschung Rente, und Rente, kommunalen Rente, Praxis Rente. Und mit Betroffenen. Ja, also wir fragen alle, nur nicht die Leute, die die hier eigentlich entscheiden, die dürfen das natürlich nicht mitentscheiden, weil sonst ist es ja nicht mehr human und ordentlich. Und sie stellt aber auch Anforderungen an die, die zu uns kommen. Nee, tut sie nicht. So wie an alle, die schon länger hier leben, ja. Ja, an die und nicht an die anderen. Und gelingt nur, wenn wir zusammenkommen. Einen gemeinsamen Weg einschlagen in Richtung grüner Sozialismus. Damit das gelingt, braucht es auch dauerhafte Strukturen. Ja, diese Art von wegen aus illegal legal zu machen, das erinnert mich aber schon stark an das, was auch die Vera Lengsfeld jetzt in letzter Zeit über die Merkel halt so gesagt hat. Das war ja wohl einer ihrer Hauptsprüche, dass sie eben aus Illegalität Legalität machen wollte, die Merkel. Und irgendwie hat nie jemand reagiert, sozusagen. Das ist ja schon das Komische an der Sache. Insbesondere das dort, ist eben eigentlich auch kein Zukunftsprogramm mehr. Bisher an bezahlbarem Wohnraum fehlte an Personal bei der Kinderbetreuung und Behörden. Also mit anderen Worten, überall da, wo der Staat noch nicht groß genug ist, muss der Staat jetzt erst recht groß werden. Und unsere Klientel muss noch mehr versorgt werden. Die Situation ist für viele herausfordernd, für einige überfordernd. Ja, wie wär's, wenn wir den ganzen Dreck dann rückabwickeln, die ganzen Leute wieder nach Hause schicken und sagen, tut uns leid. Es funktioniert so nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Wie wäre das? Nur so eine Idee. Ja, aber das gilt anderer Leute und mehr grüne Politik wird das schon alles klären. Für ein Land, das Schutz bietet. Ey, in wie vielen Worten die immer denselben Kram hier irgendwie erzählen. Weltweit fliehen so viele Menschen vor Krisen und Konflikten wie nie zuvor. Ja, wer hat die Krisen ausgelöst? Irgendwelche Männer bestimmt waren das, ne? Und Wendigkeit und so. Auf gar keinen Fall irgendwas wie Islam oder so. Irgendwelche Ideologien, Sozialismus oder solche Dinge. Nee, die bestimmt nicht. Hinzu kommt die verschärfte Klimakrise sowie wirtschaftliche und soziale Umstände, die natürlich noch nie irgendwelche linken Politiker mit ihren Schnapsideen geschaffen haben. Deswegen wollen wir Fluchtursachen bekämpfen, ja. Dann löst euch auf, würde ich sagen. Bin ich für. Ja, man hat aber auch in anderen Ländern nicht unbedingt so viel Einfluss oder Eingriff, dass man da die Ursachen wirklich bekämpfen könnte. Die sind auch häufig ausgemacht in den Ländern. Ja, meine Güte. Ja, aber mit mehr Geld aus Deutschland wird das doch gehen. Mehr Geld, ja genau. Ja klar, überleg mal, ja. So ein Fahrradweg oder so, wir dass die Klimakrise direkt schon mal ein bisschen eingeschränkt und ja, mit so einem Fahrrad kann man auch schlechter fliehen, ne? Also besser als zu Fuß, aber und der Bus fährt ja noch nicht aus Timbuktu nach Deutschland, aber richten wir wahrscheinlich noch ein. Ja, sollen wir unseren Staatshaushalt nicht lieber in NFTs investieren? Der Tipp hier. So wie andere Länder für Deutsche zur Heimat wurden, verteidigen wir heute das Grundrecht auf Asyl. Das macht keinen Sinn. Und stehen zu unserer völkerrechtlichen Verpflichtung wie der Genfer Flüchtlingskonvention. Wir wollen schnelle und faire Verfahren. Nee, wollt ihr nicht. Also schnell schon, aber fair wollt ihr auf jeden Fall nicht. Und damit Klarheit für Betroffene. Ja, das ist euch ganz wichtig. Klarheit für Betroffene und die Kommunen. Ja, ihr dürft diese Leute bezahlen bis an ihr Lebensende. Bitte, Klarheit ist geschaffen. Wir stehen weiterhin zum Kirchenasyl. Ja, das tut ihr. Weil das hat nämlich auch nichts mit Recht zu tun. Einfach nur mit Duldung. Und Zivilgesellschaft, also Leuten, die sich da berufen fühlen. Und dem Staat, der sagt, ja okay, dann mache ich das nicht mehr, ansonsten habe ich schlechte Bilder. Also euer Hauptwerk, irgendwelche Kulturkämpfe. Wie viel ist denn das? 80 Seiten oder was? Ist ja schrecklich. 72. Hm. Wenn man das Deckblatt wegnimmt und die letzte Schmutzseite hier, die hier weiß ist, dann sind es irgendwie 69 oder so. Genug. 68 ist zu viel. Ich kann auch mal nach Hass suchen. Hass ist doch bestimmt gut. Ja. 6-mal Hass. Okay. Wer etwas für unsere Demokratie tut, ist immer mehr mit Hass und Anfeindung konfrontiert. Unsere Demokratie. Ja, so. Die Klimakrise verschärft. Das ist hier schon die Präambel wahrscheinlich. In der Präambel ist schon Hass und unsere Demokratie. Ja, das hatten wir vorhin schon. Hassrede muss konsequent gelöscht werden. Hass und Hetze. Artikel 3, ja, das hatten wir auch schon. LSBTI, Hasskriminalität. Ja, das ist doch nochmal neu hier. Für ein entschiedenes Vorgehen gegen Extremismus und Terror. Extremismus, egal ob politisch oder religiös motiviert, seht Hass. Spaltet unsere Gesellschaft. Wie gesagt, löst euch einfach auf. Das hilft doch schon mal. Und ist der Weg bereiter für Gewalt und Terror? Ja, ich kann mich nur wiederholen. Probiert's mal ohne Grüne. Wie wär's, wenn wir mal 10 Jahre ohne grüne Partei probieren und dann gucken, ob es weniger wird oder mehr? Weil er sich stetig wandelt und durch Radikalisierung im digitalen Raum komplexer wird, müssen wir ihn aufmerksam und energisch entgegentreten und Instrumente entsprechend anpassen. Gerade junge Leute radikalisieren sich heute vermehrt im digitalen Raum. Fridays for Future, oder wie? Ich wiederhole mich. Die größte Gefahr geht aktuell laut Bundesamt für Verfassungsschutz von Rechtsextremen aus. Ja, und wer hat sie wohl berufen, diese Verfassungsschützer? Das müssen ja komplett objektive Leute gewesen sein, ne? Weil die sind ja unabhängig und so. Und der Islamismus ist eine sehr ernste Bedrohung. In Klammern und als Auslöser des Islamismus sehen wir, dass die Leute in Deutschland radikalisiert werden. Und wir können das alles verhindern, indem wir die Leute in sämtliche Institutionen bei uns reinholen, ihnen den Arsch küssen und sagen, ihr seid die edlen Wilden, ihr seid besser als wir sind die bösen Kapitalisten, Schweine, aber keine Angst, wir schaffen uns ab und so. Und damit ist dem Islamismus dann Genüge getan. Ich weiß es nicht, worauf das hinauslaufen soll. Okay, sieht auch gut aus. IT-Sicherheit und gegen systematische Desinformation. Oh. Ich wiederhole mich. Schafft euch einfach ab. Das ist auch weniger systematische Desinformation. Ich meine, guckt euch allein das an, was euer hier Wirtschaftsminister angestellt hat mit unserem Atomausstieg. Wenn das nicht systematische Desinformation ist, dann weiß ich nicht was. Autoritäre Staaten und andere Akteure wie wir, die Grünen, da steht nur andere Akteure, nutzen systematisch Desinformationskampagnen, um unsere Demokratie anzugreifen, unsere Wahlen zu beeinflussen, unsere Gesellschaften zu spalten. Ja, ist alles richtig, trifft alles euch auf zu. Das ist eine massive Herausforderung, vor der alle demokratischen Gesellschaften weltweit stehen und die auch im Zusammenhalt und die Demokratie in unserem Land gefährdet. Ja, die anderen haben wenigstens nicht so starke Grünen, das haben die uns schon mal voraus, aber ihr könnt euch ja einfach abschaffen und damit sind wir dann auch auf dem richtigen Weg. Deswegen braucht es wachsende Institutionen. wachsame Institutionen. Wachsende, ja. Wie die Weltraumaffen. Nee, unverlässliche Informationen. Beispielsweise durch unabhängige Medien. Medienbildung kann die Menschen bei der Erkennung von Desinformation unterstützen. So wie der Cicero, oder wie? Zudem sehen wir uns in anderen demokratischen Gesellschaften, wie wichtig es ist, Stellen zu haben, die Deepfakes, groß angelegte und gestreute Kampagnen mit Falschnachrichten und andere, die Demokratie zersetzende Inhalte frühzeitig erkennen. So wie die DDR-Staatssicherheit oder was. Aber wirklich. Die großen Medienplattformen werden wir in die Pflicht nehmen, wirksame Maßnahmen für die grüne Ideologie und den Hirngespinsten entsprechend zu programmieren. Ja. So. Gegen die Verbreitung von Desinformation vorzunehmen. Ja, wir brauchen unsere Leute überall. Die systematische Verbreitung von Desinformationen im Auftrag eines fremden Staates. Das dürfen nur wir im Staat machen. Wollen wir strafrechtlich fassen. Wir werden zur Bekämpfung von systematischer Desinformation, organisierter Kriminalität sowie dem grenzenlosen Ausweiten von Hass und Hetze durch Bots. Die Bots, die weiten das grenzenlos aus. Kennen wir ja alle. Gibt ja diese ganzen Studien, die alle belegen, dass das vollkommen nach Humbug und aufgeblasener Scheißdreck ist. Sie erzählt, aber ihr bringt es trotzdem wieder. Stichwort systematische Desinformation. Anonymisierte Accounts, die derzeit strafrechtlich kaum verfolgt werden können, angehen und dafür die effektiven Möglichkeiten der deutschen Strafverfolgungsbehörden im digitalen Raum verbessern. Typ, der gerade einen Anschlag ausgeübt hat, hat unter Klarnamen an die Innenministerin geschrieben. Ihr Idioten. Stimmt. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sichert die pluralistische, staatsferne und unabhängige Berichterstattung und kann daher ein Punkt der Orientierung auch im Angesicht von Desinformationskampagnen sein. Ja, genau. Es ist wichtig, dass er diese bewährte Funktion auch im Digitalen aushöhlen kann. Die dafür nötigen Reformen sichern wir mit einer auskömmlichen Finanzierung und verlässlichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene. Damit die unabhängig sind, ne? Unterstützen wir eine Plattform, die länderübergreifend die öffentlich-rechtlichen Informationsangebote zusammenführt und zugänglich macht. Weil es auch unabhängiger macht, wenn alles zusammengeführt ist. Ja, diese bewährte Funktion im Digitalen ausführen. Übersetzung, der Rundfunk soll Dinge tun, die mit Rundfunk nichts zu tun haben, aber das ist so ein bewährtes Propaganda-Instrument für uns, dass wir das ausweiten wollen, wie es uns beliebt, sodass die Propaganda auch die Leute irgendwo erreicht. Anstatt irgendwie mal zu sehen, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, ups. Die deutsche Wirtschaft, jetzt kommt es hier, wird sich um die deutsche Wirtschaft hier Gedanken gemacht. Die deutsche Wirtschaft erleidet jährlich einen Schaden von mehr als 200 Milliarden Euro durch die grüne Politik, durch Cyberangriffe, Datendiebstahl und Spionage. Dafür wollen wir jetzt mehr Leute ins Land holen, damit es keine Spionage mehr gibt in der deutschen Wirtschaft, oder wie? Diese Angriffe kommen hauptsächlich aus dem Ausland, insbesondere aus China und Russland. Ach, aus China, ja. Wir werden mit einem Cybersicherheitsgesetz unsere IT-Infrastruktur härten und widerstandsfähiger gegen Angriffe machen. Ja, wenn der Strom nicht mehr kommt und dieses Rechenzentrum aus ist, dann probier das mal zu hacken. Haha, China. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik muss eine stärkere Rolle beim Schutz digitaler Infrastruktur bekommen und zur Zentralstelle ausgebaut werden. Unser Ziel ist es, digitale Netze und Einrichtungen durch hohe IT-Sicherheitsanforderungen robust gegen Hackerangriffe zu machen. Ja, in Klammern, das ist diese Behörde, wo hier der Herr Gaffer von der Muslimbruderschaft-Universität da angebunden ist als Trusted Flagger. Genau. Mit digitalen Botschaften wollen wir relevante öffentliche Datenbanken im europäischen Verbund absichern, um sie auch in Krisenfällen vorzuhalten. Wir werden die europäische Richtlinie für Cybersicherheit bürokratiearm und zügig umsetzen. Ja, wünschen Sie sich halt, ne? Kriegen Sie eh nicht so und das alles durch. Sag ich ja, ist ja auch die Frage, was man mit einer Koalition vereinbaren kann. Und es ist eben Wunschprogramm hier, ne? So. Aber es ist erschreckend genug, was da so drin steht an Wünschen, finde ich. Ja, Ukraine in die EU und NATO aufnehmen, ja, viel Glück dabei. Ja, Wahnsinn. Für die Verteidigung von Frieden und Freiheit. Ich kann mich nur wiederholen, Grüne abschaffen, würde schon viel bringen. Ja, das glaube ich auch, das wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Krieg! Menschenrechte und demokratische Entwicklung. Ja, die genau, starke Zivilgesellschaft ist das Rückgrat einer wehrhaften Demokratie. Genau. Wir behalten uns vor, weiterhin in allen möglichen osteuropäischen Ländern mit Soros-Geld komplettes Durcheinander zu machen und die in harte Krisen zu stürzen. Die dusseligen Sprechblasen sind das Rückgrat der Grünen und Demokratie. Unsokratie. Autoritäre Regime schränken die Meinungs- und Pressefreiheit ein. Autoritäre Minister verklagen Leute, die sich über sie lustig machen. bedrohen Aktivist Sternchen innen und verfolgen Dissidenten. Ja, aber auch deswegen haben wir trotzdem immer mit denen Geschäfte gemacht. Ey. Im Inland machen wir das. Regime, das ist eben so. Da kann man nichts gegen ändern. Nicht mit jemandem was dann ändern. Ich meine, es geht uns auch nichts an. So. Wir haben außerdem einen hohen Grad an Stabilität. Auf in diesem Weise. Systemwettbewerb setzen wir uns entschlossen für die autoritäre linksextremistische ja. ein. Wir bezeichnen es als liberale Demokratie und stärken ja. damit auch unsere Sicherheit, unsere Freiheit und unseren Wohlstand. Das sind doch drei Worte, die gut sind, oder? Wir wollen zivilgesellschaftliche Organisationen in ihrem Kampf für Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit gezielt und unkompliziert unterstützen. Dazu gehören auch Schutzprogramme für Menschenrechtsverteidiger Sternchen innen vor Ort. Aber wenn so eine iranische Dissidentin vorbeikommt, dann sagt unsere blonde Islam-Studentin, nee, mit dir treffe ich mich nicht im Geheimen, mit dir treffe ich mich nicht offen, nur im Geheimen. Ja, es ist widersprüchlich. Auch Deutschland ist ein sicherer Zufluchtsort für viele verfolgte Menschenrechtsverteidiger Sternchen innen. Nur halt nicht mehr für viele Deutsche. Wir wollen die Aufnahme von besonders gefährdeten Aktivisten Sternchen innen durch humanitäre Visa und beschleunigte Verfahren. Ja, das haben wir ja auch jetzt gesehen in Magdeburg, wie toll das funktioniert. Da haben wir auch so ein Menschenrechtsaktivist Sternchen innen gehabt. So einen Verfolgten. Gerade in Krisenzeiten kann Kultur Brücken bauen und gegenseitiges Verständnis fördern. Deswegen wollen wir Mittelorganisationen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik stärken. Also die Kultur in Anführungsstrichen in anderen Ländern können wir auch noch mit bezahlen. Und auch grüne Aktivisten da irgendwo. Gleichberechtigung macht Gesellschaften friedlicher, gerechter, resilienter und wirtschaftlich erfolgreicher. Ach, eine ja, feministische Außen- und Entwicklungspolitik bedeutet, kann ich euch sagen, was das bedeutet? Bedeutet Abrüstung, Wehrlosigkeit, Rechte Stärkeren. Ach du Scheiße, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt. Wir dachten, hier ist Gerechtigkeit, jetzt ist hier, jetzt sind die Rechtsextremisten oder Islamisten oder sonst wer an der Macht. Siehe Iran, siehe alle möglichen anderen Länder, wo man sich das gedacht hat mit den Linken, dass man da einen super Kuhhandel eingeht mit diesen Leuten. Ja. Geschlechtergerechtigkeit in allen Projekten der internationalen Zusammenarbeit stärker verankern und ein Mittel für Frauenrechtsorganisationen bereitstellen, ja. Denn Gesellschaften sind immer nur so stark, wie Frauen in der Gesellschaft teilhaben. Da habt ihr es. Und deswegen ja. brauchen die auch extra Frauenabteile und. Ja. Naja. Für mehr Teilhabe halt, ne? Ja, grüne Sprechblasen ohne Ende. Unerträglich. Ja, machen wir was anderes. Geheule und Geheuchel. Reicht jetzt mit dem Scheiß. Geheule und Geheuchel, ja. Gejammer. Die Universität von Iowa sagt jetzt keine Genderfrauen. Und Sexualität, Studiengänge mehr. Iowa, ist das nicht ganz schon am Arsch der Welt? So fragen darf. Ja, das ist so ein Farmland, ne? Also, das ist, glaube ich, nicht am Arsch der Welt, das ist schon ziemlich mittendrin, ne? Glaube ich, aber da wohnt halt kaum einer, weil es halt größtenteils aus Farmen besteht. Die brauchen das auf jeden Fall nicht, das verstehe ich gut. Ja, und das wurde jetzt rumgereicht bei Twitter mit, ja, in Deutschland kommt es auch bald mit Verspätung, wo ich mir wieder so denke, nein, ihr seid ja wirklich, also, wie kann man nur so naiv sein, also, nur wenn ihr in Amerika halt, also ich meine, das ist sowieso schon ein Wunder, dass überhaupt in so konservativen Sachen, da merkt man halt, wie das funktioniert mit diesem Marsch durch die Institutionen, aber wenn denen da halt irgendwas auffällt, dann damit da mal was gemacht oder so. In Deutschland würden die halt alle quäken und schreien, da haben sie schon 30 Gesetze verabschiedet, die das irgendwie verhindern, dass es wieder abgeschafft wird oder so. Und dann können die Leute wählen und machen, was sie wollen. Also es wird dann bis aufs Blut bekämpft. Die Scheiße, die man da einmal eingeführt hat. Also. Wir haben ja gesehen, ja, wie weit das schon geführt hat. Alleine jetzt mit diesem, also selbst in Deutschland mit unserer Geschichte hat es unsere Bildungsministerin nicht hingekriegt, irgendwelche Leute mit Antisemitismus da von den Futtertrögen wegzukriegen. Da ist eine Staatssekretärin drüber, musste darüber gehen. Okay. Und da musste man irgendwie rumflattern und sich nicht richtig bekennen oder so, damit man nicht auch noch seinen hier sich zu Elif in Kanada begeben kann. Und seine hier politische Karriere an den Nagel hängen kann. Also, ich glaube da nicht dran, dass wir das allzu schnell hier sehen in Deutschland. Ich glaube, das wird nee. Noch viel, viel, viel, viel schlimmer werden. Oder irgendwas besser wird. Ja, das wäre traurig. Ja. Ich dachte mir schon, dass es langsam mal eine Kehrtwende einkehrt. Ja, schauen wir mal, wenn ich bald. Was lässt dich das vermuten? Ja, stärkere AfD, Rechtsruck mit Trump und so weiter. Ja, eben, stärkere AfD ist ja scheißegal im Endeffekt. Ja, klar, solange die nicht irgendwie was zu sagen haben, ist das eigentlich scheißegal. Aber sie rudern ja teilweise schon zurück an der Stelle, wo sie merken, dass es eben der AfD entgegenkommt. Wo denn? Ja, dann bei Atomkraft macht das zum Beispiel CDU. Ja, naja, das wird ja, sich zeigen. Nicht. Also das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja, das stimmt. Bisher haben sie ja nur gesagt, dass sie nichts weiter kaputt machen wollen. Ne? Das ist ja. ein bisschen dünn. Also sie werden halt auch sagen, so ja, das ist ja, der Tropf ist ja gelutscht und tralala, das übliche Blabla halt. Oh, ja, jetzt sind wir halt ausgestiegen, jetzt können wir ja nicht mehr einsteigen. Kraftwerke sind jetzt stillgelegt. Ja, das glaube ich so und was nicht. Nee. Dann würden sie die Leute richtig für blöd verkaufen. Nee. Aber sie machen doch untätig. Das glaube ich sofort, dass sie die Leute für blöd verkaufen. Also. Okay, ist ja auch Zukunftskuckerei sozusagen. Kaffeesatzguckerei. Also alles deutet darauf hin, dass es genauso laufen wird, würde ich sagen. Ja. Ja, das ist eine witzige Sache, da hat mich mal drauf aufmerksam gemacht, hier von RTL, deswegen spiele ich es nicht vor, weil ich weiß, dass die ihren Kram auf jeden Fall in diesem Content-ID-Verfahren überall drin haben und dann wird uns hier in unser Stream weggesperrt. Ärger um Bewerbung, dreimal dürft ihr raten, Unternehmer fühlt sich abgezockt, worum es hier geht. Um Bewerbung als Transperson, beziehungsweise da wurde das D nicht in der Bewerbungsausschreibung reingeschrieben oder so. Das genau, das habe ich auch gelesen, die Woche. Jo. Genau so ist es. 40.000 oder sowas? Ach, mehr oder was, ne? Also der hatte da, ich glaube, irgendwie eine Bürokaufmann, Frau hat er gesucht, aber nicht ins Kaufmanns. Und deswegen hat es eine Klage gegeben von einer schwerbehinderten Transfrau. Außerdem hat das nicht an die Arbeitsagentur gemeldet, weswegen halt auch irgendwelche Behinderten da keinen Zugriff drauf hatten. Und das geht natürlich auch schon mal nicht. Und die schwerbehinderte Transfrau wohnt irgendwie in Dortmund und er ist irgendwo in der nordrhein-westfälischen Pampa. Und hat die entsprechend im Endeffekt die ganze Bewerbung sich gar nicht richtig angeguckt, weil er sich schon gedacht hat, das ist eh zu weit weg. Und vorher haben ihm halt schon Leute gekündigt, die viel näher dran waren. Und deswegen hat er sich halt überlegt, okay, ich stelle jetzt lieber jemanden an, der hier vor Ort irgendwie wohnt. Und hat das deswegen halt nicht berücksichtigt, die Bewerbung. Und wurde dann halt trotzdem verklagt wegen, ja, du hast ja gegen das AGG verstoßen. Außerdem werfen sie ihm noch vor, er hätte in seiner Stellenausschreibung von einem jungen, dynamischen Team gesprochen. Und das ist ja altersdiskriminierend. Also verstößt auch gegen das AGG. Super, ne? Also es ist ganz wichtig, dass wir solche Gesetze haben. Weil ja, wenn man solche Gesetze schafft. Du darfst nur noch Roboter-Ausschreibungen machen. Du darfst nur so eine Ausschreibung machen wie für einen Roboter. Ich suche Roboter. Ne? Ohne Geschlecht, ohne Gesicht, ohne Eigenschaft, ohne Alter, ohne Zukunft, ohne Vergangenheit. Aber weil wir das haben, und das haben wir ja nicht alles erst seit gestern, das haben wir jetzt mittlerweile auch schon irgendwie seit 20 Jahren oder so, diese Scheiße. Und das mit dem Divers haben wir jetzt auch schon seit über 10 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Obwohl, nee, ist glaube ich noch nicht ganz so lange. Aber auf jeden Fall fast 10 Jahre. Ja, gibt es das schon auf jeden Fall. Ja. Und deswegen ist ja die reine Gerechtigkeit in Deutschland ausgebrochen. Ne? Also Deutschland ist das gerechteste Land auf der ganzen Welt. Und es gibt überhaupt gar keine Probleme und solche Sachen werden schon gar nicht von irgendwem so Langzeitarbeitslosen hier, wie es hier auch hieß, irgendwie benutzt, um damit irgendwie Geld einzuklagen in hier so schlechter Absicht. Englisch sagt man predatory, ich weiß nicht, was man auf Deutsch für ein Wort dafür nehmen kann, aber es trifft es eigentlich schon ganz gut. Ja, ausnutzen. Also im Endeffekt ist es ein Raub, was hier passiert. Also diese Klage. Also aus meiner Sicht ist das ja... Ich weiß doch, bei der Person waren es viele Klagen, oder war es nicht so? Dass sie ganz viel geklagt hat? Ja, der hat auch mehrere Leute verklagt, ja. Ja, und immer auf ein paar tausend Euro oder sowas, ne? Ja, das ist Standard bei diesen Sachen, dass du da quasi so und so viel von diesen Monatsgehältern, die du da nicht bekommen hast, weil sie gesagt haben, nee, dann irgendwie einklagen kannst. Also wahrscheinlich ein halbes Jahr oder so, wie lange auch immer die Probezeit irgendwie ist oder irgendwie so. Ein paar Monate ist schon ganz ordentlich, klar. Je nachdem, was für ein Job, ne? Ja, zeigt Arbeitgebern ja aber auch eindrücklich halt, wen sie am besten, aus welcher Community sie niemanden einstellen. Tja. Ja, das ist ja gerade der Gag. Es ist ja vollkommen egal, ob du die Leute einstellst oder ob du vorhast, diese Leute zu benachteiligen oder so. Es hat ja schon allein die Stellenausschreibung, war ja hier das Problem. Ja, genau. Und dass diese Person halt dann das gefunden hat. Das war das Problem ja an der Stelle. Nein. Ich meine nur, das ist halt die Meta-Auswirkung davon, dass halt Arbeitgeber, die diesen Artikel gelesen haben, sich denken, oh, wenn die schon so anfangen, bei einem Bewerbungsding die Scheiße aus den Leuten rauszuklagen, würde ich doch einen Teufel tun und jemand aus diesem Sektor einstellen am Ende, weil der kostet mich nur Ärger und Nerven und Geld. Das ist ein Bärendienst, den man dann da der Community im Endeffekt erweist, wenn man sich so benimmt. Ja, das ist anderen aber auch noch egal wahrscheinlich. Ja, natürlich ist das der Person egal, die will ja nur Geld. Ja, das ist das System ausnutzen sozusagen. Ich meine, man führt das ja auch... Deutsche Umwelthilfe, Freiherr von Gravenreuth, gibt genug Beispiele für Abmahnterror aufgrund von Wischiwaschi-Gesetzen. Oder es gibt halt auch an Universitäten, da wird halt alles gefördert. Da ist einfach scheißegal, was du da machen willst. Die sagen einfach, ja klar, machen wir ein Forschungsprojekt. Wie zum Beispiel an der Uni Osnabrück, herzliches Beileid, wenn man da studieren muss. Fast so schlimm wie Gießen. Da hat jemand systematische Diskriminierung von Tieren in Schulbüchern festgestellt. Haus- und Nutztiere würden unterschiedlich bewertet. Das ist das Ergebnis. Haus- und Nutztiere, ich meine, dafür habt ihr einen Stuhl. Okay, für die Autoren ein klarer Fall von Speziesismus und systematischer Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere. Nichtmenschlicher Tiere. Im Gegensatz zu menschlichen Tieren. Mit Empathie oder was? Ja, eine Analyse von 35 deutschen Biologiebüchern für die 5. und 6. Klasse ergab, Haus- und Nutztiere werden dort signifikant unterschiedlich dargestellt. Erstere häufiger als intelligent und fühlend, während solche Zuschreibungen bei Nutztieren praktisch fehlen. Systematische Unterdrückung nichtmenschlicher Tiere, tief verwurzelte und diskriminierende Voreingenommenheit gegenüber bestimmten Tierarten in Schulbüchern. Das könnte dazu Folge haben, dass Schüler Einstellungen übernehmen, die die Rechte und das Wohl von Nutztieren als untergeordnet betrachten. Diese werden primär als etwa Fleisch- und Milchlieferanten beschrieben, Haustiere dagegen als wertvolle Familienmitglieder oder Helfer. Was ist es mit euch und der Realität? Sind die Scheuklappen einfach so groß, die ihr tragt, dass ihr gar nichts mehr seht, oder? Und dieser Speziesismus, den die erfahren, ist eine Diskriminierung ähnlich dem Rassismus oder Sexismus. Die Ergebnisse zeigen speziesistische Verzerrungen in Lehrbüchern und würden kritische Fragen zu Perspektiven auf nichtmenschliche Tiere aufwerfen. Der Skandal, und jetzt haltet euch bitte fest, haltet euch echt gut fest, Nutztiere werden vor allem in ihrem Nutzen gesehen. Das ist der Skandal. Und ich finde, ihr regt euch viel zu wenig darüber auf. Es steht ja nicht im Namen schon drin, dass Nutztiere was anderes sind als Haustiere. Schulbücher sind entscheidend dafür, wie junge Menschen ethische und moralische Fragen verstehen und bewerten, weil sie nämlich der Blank Slate sind, die wir einfach nur beschreiben müssen. Und wenn wir denen sagen, Kuh gut, Kuh voll gut, Kuh nicht essen, dann verstehen die das auch. Und daher fordern die Autoren dieses Berichts eine grundsätzliche Überarbeitung der Biologiebücher. Ja, man weiß nicht, ist es ein Prank? Ne? Hat hier wieder jemand so à la Grievance Studies jemand nicht versucht? Ich kenne das schon ganz lange, dieses Speziesismus-Ding. Speziesismus, klar, den Begriff kenne ich auch, aber diese Studie ist halt so, ja, Nutztiere werden eher bei Nutzen, also Nutztiere. Ja, was soll man jetzt umbenennen? In nützliche Tiere oder so. Aber das auch wieder mit Nutzen zu stark dran ist, irgendwann sind wir dann bei Zintitze und weiß ich nicht was. Die Verwahrlosung Europas ist aufhaltbar. Yay! Ja, jetzt kommen wir zu diesem, was ich eben schon mal angeschnitten habe, dieses Farbrevolutionsding, das irgendwie ganz wichtig ist in Europa und dass wir Tausende kämpfen auf den Straßen Osteuropas für Freiheit und Demokratie und der letzten Glotz dazu. 2025 muss es anders werden, mehr Solidarität. Warum? Wir bezahlen das doch schon und liefern die Plakate und das Geld für die Winkelemente und all das. Das CIA gibt Tipps. Ich meine, ja, doch in den letzten Wochen hätte jedem Europäer das Herz aufgehen können angesichts der Bilder von Hauptstadtplätzen des Kontinents, auf denen Hunderttausende vor Europa demonstrierten für die Vorstellung von Freiheit, Gleichberechtigung und der Möglichkeit, sich ein glückliches Leben zu erarbeiten. Und das, obwohl die Demonstrierenden sehr genau wissen, dass nicht alles in Europa Freiheit, Gleichberechtigung und die Möglichkeit seines eigenen Glückesschmied zu sein ist. Sie demonstrieren gegen eine von Russland finanzierte und inspirierte Politik in Georgien und in Rumänien. Sie demonstrieren gegen die tödliche Skrupellosigkeit der Regierung in Serbien. Im Alltagsgespräch Westeuropas ist Osteuropa aber immer noch Grauzone. Taucht das Wort Osteuropa auf, folgen auf dem Fuße die Wörter Ungarn, Orban, schlimm. Was ich eine geile Selbstdemaskierung finde. Du hast zu viel ARD und ZDF geguckt und zu viel Zeit und SZ gelesen, lieber Autor. Ja, wenn du diese Worte oder deine Bubble in den 1990er Jahren, zu Zeiten der blutigen Zerfallskriege Jugoslawiens, war es das Wort Balkanisierung, das im Westen fiel, wenn es darum ging, den schlechten Einfluss auf die Zukunft Europas zu beschreiben. Kleinstaaterei plus Racket-Regierungen, also die auf Gewalt beruhende Herrschaft von Gangs, Banden und Kriminellen in schlecht sitzenden Fake-Armani-Anzügen. Ah ja, okay. Es kam anders. Der Westen zerlegt sich seit einigen Jahren ganz ohne osteuropäischen Einfluss auf dem hausgemachten rechten Humus Westeuropas gedeihen Populismus, Wahn und Gewalt, die von Kriminellen in gut sitzenden Armani-Anzügen orchestriert werden. Aha. Aha. Wenn in Osteuropa Menschenmassen auf der Straße für Demokratie einstehen, dann herrscht auffällige Zurückhaltung unter den im Westen lebenden Brüdern, Schwestern und Diversen. Ja, habe ich auch in meinem Feed gesehen. Toll, ja, aber warum genau stehen die da nochmal? Oder ich kenne mich ja nicht aus. So lauten die Sätze, die nicht fallen, wenn es um Iran oder Syrien geht, sondern um Tiflis oder Belgrad, das von München nicht viel weiter entfernt ist als Kiel. Warum ist das immer noch so? Sieht der Westen im Osten immer noch vor allem Kriminelle in Kunstlederjacken, die mit Frauen handeln und Vegetarier dissen? ich wünsche mir für 2025, dass endlich eintritt, woran immer wieder appelliert wird. Mehr Aufmerksamkeit und Herz für Osteuropa. Seine Rolle für und in Europa ist mindestens so wichtig wie die ostdeutschen AfD-WählerInnen, die sich ihre Identität als Benachteiligte einzementiert haben. Und das, obwohl die meisten von ihnen wenig dafür aufs Spiel gesetzt haben, in den Westen zu kommen. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob du dir da wirklich das Richtige wünschst für deine Weltsicht, weil ich erlebe die osteuropäischen Menschen noch als deutlich traditioneller und deutlich klarer, was menschliche Bedürfnisse und Natur angeht. Deswegen weiß ich nicht, ob du dir da nicht was wünschst, was am Ende deiner ganzen Ideologie eher zum Scheitern verhilft. Aber man kann das mal versuchen. Und die ostdeutschen AfD-Wähler, die sich in ihre Identität als Benachteiligte einzementiert haben, finde ich auch ganz schön frech. Von jemandem, der vom Worteschreiben lebt. Aber gut, tat's halt, ne? Und ja, auch der Chat sagt auch, ne, Osten, die reden von Magdeburg. Oder, ja, genau. Also, das ist natürlich total unbegründet, wenn man da irgendwie Vorbehalte gegenüber Ausländern hat in Ostdeutschland. Ja, mal gucken, was war denn da in Offenbach los, Chris? Was ist da in Offenbach schon wieder los gewesen? Ich weiß es auch nicht so genau. Ich dachte, du hast das schon gelesen. Achso, ich habe den Artikel in der Hessenschau gesehen. Ja. Da war wohl ein Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt in Darmstadt, nennen Offenbach. Ich habe es verwechselt. Alles da südlich von Frankfurt, das verschwimmt dann einfach. In Darmstadt ist ein Weihnachtsmarkt gewesen, da konnte man wunderschöne Andenken kaufen. Dummerweise hat man da das Motto Palästina gewählt und hat dann Gruppen gebeten, da vielleicht auch sich zu beteiligen. Das nenne ich mal geschickt, so ein Motto zu wählen, das ist sehr gut. Das, am Ende hieß das Ding der antikoloniale Friedensweihnachtsmarkt, ja. Blöd waren die Schlüsselanhänger mit dem roten Dreieck oder mit Aufdrücken wie From the River und so. Dinge, die Auslöschung Israels fordern. Irgendwie Lebkuchenherzen mit Sprüchen gegen Israel und so weiter und so fort. Nicht zu fassen, ne? Genozid, Apartheid, bla bla bla bla. Da kommt noch ein Bild, genau, scroll noch mal ein bisschen vom Tobias Huch auf Twitter. Der hat da ein Bild verbreitet, ne? Never again for everyone steht auf den Lebkuchenherzen und ich weiß nicht so genau, was noch. Und irgendwer hielt das wohl für eine gute Idee und da sind die Gemeinde ist aber ziemlich schnell gewesen. Der Priester durfte keinen Weihnachtsgottesdienst halten, der ist suspendiert, der muss sich von seiner Gemeinde jetzt fernhalten. Und das wird jetzt untersucht. Gibt Strafanzeigen von Privatpersonen gegen diese Geschichte und natürlich die Gruppe Darmstadt for Palestine. Gruppe Darmstadt for Palestine fühlt sich natürlich ganz schrecklich missverstanden, benachteiligt und überhaupt. Ein wunderschöner Name. Darmstadt for Palestine. Also hier könntet ihr die Stadt abbauen. Darmstadt interessiert mich jetzt nicht wirklich. Da könntet ihr die halt da in Gaza wieder aufbauen. Antikolonial nennen wir ihn deshalb, weil unser Fokus darauf liegen wird, Palästinenserinnen und Palästinenser mit den Einnahmen unseres Marktes zu unterstützen. Macht Sinn, oder? Jo. Habt ihr das Snickling-Video mit dem syrischen Weihnachtsmann gesehen? Fällt mir dabei ein? Nee, ich empfehlen. Ein schönes KI-Video von dem syrischen Revolutionsführer da praktisch. Er ist der neue Weihnachtsmann, Wallahimdullah, weißt du. Und wenn du böse warst, wirst du geköpft. Also, nee, nicht geköpft, du kriegst Route, also Balkanroute. Sehr, sehr lustig. Ja. Frohe Weihnachten auch ohne Messer dieses Jahr. Das ist auch schön. Es war eine große Dummheit, dass wir der Vorbereitungsgruppe vertraut haben. Ja. Manfred W. Werner, Pfarrer. Claudia Rothschirm, Herrin der Dokumenta. Ich meine, das geht immer schief, wenn man solchen Gruppen traut. Die werden das immer ausnutzen. Am Ende ist halt der deutsche Dullifahrer, der Leidtragende, der jetzt nicht mehr predigen darf, weil er zu blöde war. Also zu blöd oder zu vertrauensvoll war, dort nochmal nachzufragen. Also das ist die Scheiße, die irgendwann an dem großen Museum des Reichstags kleben wird. Es war eine große Dummheit, dass wir der Vorbereitungsgruppe vertraut haben. Mit diesem Foto einer Kunstinstallation aus dem Jahr 2023 Bethlehem bewilderte die Darmstädter Gemeinde ihre eigene Ankündigung zum ausgehenden Weihnachtsmarkt. Klar, man kann so produzieren. Hilfe. Wir werden in jeder Hinsicht mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, sagte Werner. Es gäbe in der Kirchengemeinde die Tradition, die Kirche als Dialograum zur Verfügung zu stellen. Ja, genau, das tut ihr. Und der Dialog wurde geführt. Und das Ergebnis des Dialoges ist: Palestine will be free. Ein Vorfall wie am vergangenen Wochenende habe es vorher nie gegeben. Ja, es ist immer so lange wahr, bis es irgendwann nicht mehr wahr ist. Die betreffenden Aussteller machen uns alle kaputt. Ja, das tun sie. Das tun sie. Der Julius Löwe fragt, warum sie da Ringgeister in der Weihnachtskrippe haben, aber ja, ich weiß es auch nicht. Beutelkind, Auenland. Ja, UNICEF-Bilanz. Jedes sechste Kind lebt in Konfliktgebieten. Das Kinderhilfswerk UNICEF zieht düstere Bilanz. Mehr als jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten. Alter, ich bin in Frankfurt groß geworden. Was soll ich denn da sagen? Ist das nicht eins von den sechs Kindern oder was? War ja eine Meldung von ZDF heute und klingt ja erstmal nach offen sozusagen und das ist jetzt nicht archiviert, weil das Interessante ist hier nämlich dieses Video und unter dem Video steht schon drunter, mehr als jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten, schätzt UNICEF, der höchste Wert seit Ende des Zweiten Weltkrieges, besonders alarmierend die Lage der Kinder in Gaza. Ja, und das ist nämlich das Interessante hierbei, dass dieses Video sich hier nämlich nur... Aber ich mach mal mit Ton. Moment. Talin vertreibt sich die Zeit mit Handyspielen. 6 Stunden hat es gedauert, bevor die 13-Jährige das Zeltkrankenhaus im Süden von Gaza erreicht hat. Ich habe eine Herzmuskelschwäche. Das Herz funktioniert nur noch zu 30%. Dann haben sie auch bemerkt, dass ich ein Problem mit der Herzklappe habe. Sie blockiert. Nura ist 4. Auch sie ist schwer herzkrank. Das Mädchen verliert manchmal für 2 Stunden das Bewusstsein. Sie hat Schmerzen im Bein. Ich weiß nicht mehr, was wir für sie machen können. Nura wurde aus dem Kamal Adwan Krankenhaus verlegt, das die israelische Armee mehrere Tage lang angegriffen hat. Eine Kommandozentrale der Hamas haben sie dort vermutet. Es war das letzte funktionierende Krankenhaus in der Region. Inzwischen sind alle Patienten verlegt worden. Mein Vater musste mich immer wieder tragen. Da gibt es keine Straße, nur tiefen Sand. Die WHO wirft Israel die systematische Zerstörung des Gesundheitssystems vor. Na, zur Erinnerung, das hier ist gelaufen unter UNICEF zu düstere Bilanz. Mehr als jedes sechste Kind weltweit lebt in Konfliktgebieten. Da ist dieser Beitrag gelaufen. Reiner Gaza-Artikel oder was? Ja. Rein als Gaza kam und das hier sind keine Kinder. No. Die sind hier von mein Herz funktioniert nicht richtig auf irgendwelche Erwachsenen jetzt hier gekommen, die irgendwas erzählen, dass sie in diesem Krankenhaus jetzt weg sind und die Weltgesundheitsorganisation sagt, Israel ist böse. Und dann haben wir noch irgendwie so ein Kind mit. Gaza gibt es keinen sicheren Ort, sagt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Tausende sind seit Kriegsbeginn getötet oder verletzt worden. Es fehlt an allem, auch an Nahrung. Die Kinder in Konflikt. Ich möchte mal daran erinnern, dass einer der Lieblingssports der Gazaner war, ihre Kinder halt schon früh mit Steinen in der Hand loszuschicken, damit sie die auf israelische Grenzposten werfen. Also, ja. Hat sich nicht viel geändert. Ja, absolut nicht. Ja, Adam Torres, deutsch-englischer Marxist und an der Columbia-Universität lehrend in Amerika. Und der hat hier einen Artikel verteilt, nämlich aus diesem Ausschnitt hier, wo jemand von dem Twitter-Kanal Nazi Hunters sich drüber aufgeregt hat. Und zwar geht es um diese Zeitung Haaretz, die ja bei den Israel-Kritikern, nennen wir sie mal freundlicherweise, sehr, sehr beliebt ist, weil sie ja immer ja jedes Narrativ im Endeffekt, wo die schlecht bei wegkommen, direkt verstärkt und dann sagen können, ja guck mal hier, die israelischen Zeitungen sind ja selber, die wissen ja selber, dass das alles scheiße ist, was die hier machen. Und da hat ein gewisser Jake Shields das irgendwie verbreitet und diese Nazi-Hunters meinen, das wäre wohl ein Far-Right-Nazi. Keine Ahnung, ich habe es nicht überprüft, aber ich finde es einfach nur lustig, dass ja, und der Adam Torres natürlich dann auch sofort über seine eigenen Füße stolpert und sagt, oh, es tut mir so leid, ich habe die Quelle nicht geprüft. Also die Quelle, jetzt in diesem Fall dieser Jake Shields, der diese Haaretz-Zeitung hier, den Artikel, den es wirklich gegeben hat in dieser Zeitung, zeigt er nämlich auch noch. Also der Artikel ist nicht gefaked, den hat er sich nicht ausgedacht. Ich habe die Quelle nicht geprüft, schreibt er hier, und von jemandem, mit dem ich nicht irgendwie assoziiert werden will, zu meiner Verteidigung, der Tweet gab keine Auskunft über seine politische Ausrichtung. Mit anderen Worten, ich, Marxist, habe hier einen vermeintlichen Nazi, der in seinem Israel ist scheiße Ding irgendwie retweetet, aber zu meiner Verteidigung, es konnte ja keiner ahnen, dass der... Ja, vielleicht Adam Torres, denkst du mal ein bisschen drüber nach, in was für Kreisen du da unterwegs bist. Supermarxisten, Ideologiekritiker und was hat hier Dingsmums gesagt, irgendwie mal für der Elitenkritiker, genau. Der saß ja auch bei Thilo Jung irgendwie letztes Jahr oder vor 2 Jahren, ich weiß nicht mehr, kommt mir schon so lange vor, wahrscheinlich war es dieses Jahr. Und hat er ja gemeint, so ja, in Russland und so, dass das besser, weil die Reichen da alle einfach so verschwinden könnten und sich nicht auf den Rechtsstaat berufen können und so. Das ist dieser Typ hier, Adam Tooze. Super Typ. Und bei Lanz war der auch eingeladen. Also. Das sagt schon alles, wenn man weiß, dass Maurice Höfgen Fan ist von Adam Tooze. Ja, ist er das, ja. Mhm. Ja, und die Frau Hellberg gibt es ja auch, das ist ja auch so eine von der Sorte, also jetzt von der Israel macht alles böse und die Bösen. Und die ist jetzt hier der Meinung, hat jemand geschrieben, damit die Demokratie in Syrien irgendwie aufblüht, sollten wir den Syrern erlauben, in Europa ein- und auszugehen quasi. Und sie sagt, genau das habe ich der deutschen Öffentlichkeit und den deutschen Politikern seit 2 Wochen versucht zu erklären, sichere Aufenthalt in Deutschland ermutigt Engagement in der Heimat. Ja, ganz genau. Klasse Idee. Weil es gibt ja eigentlich kein Argument dagegen, oder? Ich meine, warum sollten Leute nicht aus Syrien nach Deutschland rennen die ganze Zeit und wieder zurück nach Syrien? Das macht ja Sinn, ne? Also. Ja, währenddessen können wir denen vielleicht dann noch Bürgergeld, Kindergeld und alles Mögliche zahlen. Ja, da wird die Demokratie florieren in Syrien. Ja, ja, ja, ja. Ich glaube schon. Ich freue mich schon wie ein Kind. Und dass Bürgerkrieg dann hier in Europa stattfindet oder so, kann glaube ich nicht sein, oder? Das ist ja ausgeschlossen. Nein, in Deutschland findet kein Nein. Nee, nie. Ecki, Patang. Das ist eine These. Und muss das auch Sicherheitspolitik? Wer hat die abgelassen? Ja, das war die Tante von den Grünen. Franziska Brandner hat dort abgelassen. Ich habe auch das eigentlich nur deswegen mitgemacht, weil ich den Satz so geil fand. Frauenhäuser sind auch Sicherheitspolitik. Sie hat wunderschöne Worthülsen. Die schreckliche Tat überschattet die friedliche Weihnachtszeit. Meine Gedanken sind bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen. Die Helfer haben Enormes geleistet. Jetzt gilt es, die Ermittlungen abzuwarten, denn es stellen sich viele Fragen. Ja, die Medien sehen das eher nicht so, haben wir in den letzten Tagen ja gesehen. Es wird mit allen Kalibern irgendwie die Geschichte von dem AfD-süchtigen Elon Musk-Fremden verbreitet, der irgendwie an Mohammed kein gutes Haar gelassen hat. Ja, also das mit dem Abwarten gilt nicht für Medien auf jeden Fall, glaube ich. Naja, und dann sagt sie natürlich, müssen die Behörden, die Behörden gucken, ob sie versagt haben und so weiter und so fort. Über den Täter wussten offenbar viele Leute ein bisschen was. Es gab Warnungen und Skepsis, aber diese Informationen flossen irgendwo zusammen. Muss man daraus Konsequenzen ziehen? Ich bin grundsätzlich zurückhaltend, nach solchen Taten direkt Gesetzesänderungen zu fordern. Es scheint aber erneut kein Erkenntnisproblem vorzuliegen, sondern dass die Erkenntnisse nicht zusammengeführt wurden. Wir Grüne drängen deshalb schon lange Zeit darauf, dass der Informationsaustausch zwischen Verfassungsschutz und Polizeibehörden sowie zwischen Ländern und auch mit der europäischen Ebene verbessert wird. Ja, genau. Warum? Was soll schon passieren, wenn der Inlandsgeheimdienst mit der Polizei und die Polizei mit dem Inlandsgeheimdienst und mit dem Auslandsgeheimdienst und mit Fremden und so, was soll schon passieren? Wird sicher dadurch alles, ja. Wir alle wünschen uns Sicherheit, das ist die Grundlage für unsere Freiheit. Deswegen ist es wichtig, dass der Staat den bestmöglichen Schutz bietet und die nötigen Instrumente hat. Wer ist denn das, der immer bremst? Ist das nicht irgendwie die Grüne Partei, die sagt, der muss trotzdem hier rein, auch wenn die Botschaft in Pakistan sagt, der Mann ist ein Gefährder oder die halt Abschiebungen hintertreibt? Ist das nicht die Grüne Partei? Komisch. Und da ist gerade im Digitalen noch einiges nachzuholen. Ah, daher weht der Wind. Radikalisierung beispielsweise findet oft im Netz statt. Bei der Bekämpfung von Rechtsextremisten, Islamisten oder anderen Extremisten müssen die Behörden hier einen größeren Schwerpunkt legen und brauchen dafür die nötige Ausstattung. Ja. Mhm, ja. Genau. Worte. Das ist echt ein Gekrieg. Worte müssen hart verfolgt werden. Ja. Vielleicht können wir Worte abschieben, wenn das was hilft. Klingt für mich echt nach einem rechten Hardliner. Auf jeden Fall. Ja, und im Gegensatz zu den Islamisten können sich übrigens die Rechtsextremisten nicht auf Religionsfreiheit irgendwie berufen. Weil das wäre es doch jetzt, wenn sie jetzt irgendwie, angenommen, die würden sowas machen und dann kannst du dich irgendwie als Polizist, weiß ich nicht, in den radikalisierenden TikTok-Feed da irgendwie reinschalten von den Leuten und dann auf Arabisch denen einen erzählen. Also, das würde doch nie im Leben irgendwie laufen. So, die können doch da nicht sagen, so, ja, wir haben jetzt hier irgendwie das Recht, jedem Mustafa, der irgendwie auf TikTok sich ein Video anschaut, wo es irgendwie heißt, die Frauen gehören verschleiert und die Ungläubigen gehören unterdrückt oder so, dem dann irgendwie zu sagen, dass das nicht die richtige Ansicht irgendwie ist oder so. Dann würden die auch sagen, ja, nee, Religionsfreiheit, wenn das sein Bekenntnis ist, dann muss er das ja haben. So, wir haben hier im Land haben wir andere Regeln, aber Religionsfreiheit ist ja ein wichtiges Gut und also würden die das halt eben abschütteln. Aber jede andere Scheiße, ne, diese ganzen anderen Sachen da, wenn hier wenn die Leute sich irgendwie drüber aufregen, über irgendwelche Frauen oder so, dann da kannst du dann reingehen und sagen so, nee, das ist aber verbotene Ansichten hier. Und die können sich da nicht drauf berufen, so auf. Also normalerweise sollten sie es eigentlich schon können, schon was alleine die Meinungsfreiheit und sowas angeht, aber es fällt ja nicht unter Religionsfreiheit. Und das ist ja die einzige Freiheit in Deutschland, die wortwörtlich nicht unter Gefahr ist. Und deswegen bin ich da relativ skeptisch. Das wird einfach nur damit enden, dass sie hier ihre Kulturkämpfe auf allen Ebenen ausführen, außer auf den Ebenen, wo es wirklich Sinn machen würde. Da wird es nicht gehen, weil LOL, das ist ja einfach nur, wird ja einfach nur falsch ausgelegt, und wenn wir die Leute in Deutschland ausbilden und die dann da hingehen und sagen so, ja, du siehst es einfach nur verkehrt, dann werden sie ja davon ihrem bösen Weg abkommen, weil es kommt ja auch niemand irgendwie radikal nach Deutschland, das gibt es ja schon mal gar nicht, die Leute werden ja alle immer nur Deutschland radikalisiert von unserer Intoleranz und unserer Boshaftigkeit hier im Land, das kennen wir ja auch. Ja. Jo, da wurde mir letzte Woche noch einer erzählt, dass das irgendwie das Gleiche wäre, wenn einer islamistische Hassrede betreibt oder irgendwie ja, was ich nicht, den Habeck beleidigt oder so. Von der Ebene her, vom Prinzip her oder so wäre es das Gleiche. Ich sag, vom Prinzip her? So ungefähr, ne? Von der Ebene her? Ja, von dem, was daraus resultiert, nämlich, dass es also so schlimm eskalieren würde und ja, dann hinterher zum Genozid führt. Ne? Habe ich dann auch irgendwie Weißband. Hallo, Frau Weißband. Genau, diese Pyramide nochmal kurz zitiert, so ungefähr. Ne? Von der Hassrede zum Genozid. Ihr habt doch einen Knall. Ne? Also, vom Genozid her. Gedacht, ja. Die ist aber nicht Sascha, der das erzählt hat, oder? Nee, ich weiß es nicht. Gut. Dachte schon. Ja, Frauenhäuser sind auch Sicherheitspolitik. Abschiebeknäste sind auch Sicherheitspolitik. Ja, es gibt ja auch Stimmen, die behaupten, Frauenhäuser wären Kinderentzugsbeihilfestellen oder so. Aber ja, das ist mal so nebenbei. Ne? Wenn das dann für 70% ausländische Frauen beziehungsweise Paare und Kinder zutrifft, ist das sicher auch ein Thema für Sicherheitspolitik eigentlich schon. Hm, klar, sicher. Würde ich so einschätzen eigentlich. Aber will keiner so genau wissen, ne, eigentlich. Zur Sicherheit in Deutschland gehört für mich aber auch, dass wir Frauen besser schützen. Es gibt einen Gesetzesvorschlag von Familienministerin Paus, um die Finanzierung von Beratungsstellen und Frauenhäusern auf eine bessere finanzielle Grundlage zu stellen. Ja, um das durchzubringen, brauchen sie aber die Stimmen der Union. Ich hoffe, dass die CDU-CSU-Fraktion sich noch bewegt und wir das im Januar verabschieden können. Gewalt gegen Frauen in Deutschland ist einfach viel zu verbreitet. Schutzräume sind keine soziale Wohltat, sondern für viele Frauen leider eine Frage von Leben und Tod. Auch ist es wichtig, die Regelungen bundesweit zu vereinheitlichen, damit Frauen und Kinder sich überall in Sicherheit bringen können. Frauenhäuser sind eben auch Sicherheitspolitik. Ja. Und ansonsten haben wir uns, glaube ich, heute schon mit genug grünem Geschwätz beschäftigt, als dass ich hier jetzt nochmal auf Außenpolitik und Ähnliches eingehe. Das ist ziemlich deckungsgleich. Ja, aber Frauenhäuser sind Sicherheitspolitik. Genau. Muss man wissen. Ja. So, Sonne ist kalt. Ja, und hatten wir ja kurz schon auch bei unserem Weihnachts-Sonderstream darüber gesprochen, ist jetzt eigentlich rausgekommen, dass es schon mehrere Warnungen gab von diesem Typen, der da über den Weihnachtsmarkt gefahren ist. Und der MDR hat hier nochmal recherchiert und hat hier also noch von, ist nochmal aufgelistet, in Polizei in Sachsen-Anhalt hat vor gut einem Jahr eine Warnung vor Toilettenbar bekommen, also auch die Landespolizei. Der Hinweisgeberin aber offenbar nicht geantwortet. Sie hat in einer Nachricht, es sei sehr dringend. Ja. Sachsen-Anhalts Innenministerium, Ältestenrat des Landtags informiert, hat aber zwei Gefährderansprachen der Polizei unterzogen worden ist. Und hier haben wir auch noch Ausschnitt: Please answer, it's very urgent. This guy said he's going to kill random German citizens. Please do something and arrest him as soon as possible. Das sieht aus wie Twitter, Instagram und diesmal direkt an die Polizei, weil wir hatten ja, vorher hatten wir ja das BAMF, ne, das Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge. Das hat er ja gesagt, nee, bitte wenden Sie sich an die Polizei, weil wir sind ja nicht zuständig, wir sind ja hier, wir ermitteln ja nicht. Und dieses hier ist wohl an die Polizei dann auch gegangen, very urgent. Diese Nachricht schrieb eine Hinweisgeberin an die Polizei in Sachsen-Anhalt. Versuchen Sie es doch mal im zweiten Stadtbein, nicht so wichtig. Ich empfehle an dieser Stelle nochmal das Video Asterix in Magdeburg von Snickling. Genau, und hier haben wir auch die Gefährderansprache. Also die Gefährder-Atermann-Ansprache. Am 21.08.2023 haben Sie eine E-Mail ohne Bindestrich, also eine Emaille, an die Staatsanwaltschaft Köln versandt, in der Sie unter anderem schrieben: Daher habe ich kein schlechtes Gewissen für die Ereignisse, die in den nächsten Tagen passieren werden, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Weiter behaupten Sie, der Richter und die Staatsanwälte in Deutschland korrupt sind. Sie werden hiermit aufgefordert, solche Schreiben zu unterlassen, vor allem das Androhen von Konsequenzen aufgrund von rechtsstaatlich vollzogenen Entscheidungen einer Staatsanwaltschaft. Auch wenn Sie in diesem Fall keine konkreten Konsequenzen angedroht haben, werden Sie hiermit eindringlich aufgefordert, Schreiben in dieser Form zu unterlassen. Diese können unter Umständen strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen. Sie wurden am heutigen Tag ausdrücklich auf die ihnen zustehenden Rechtsmittel hingewiesen. Ja. Das ist bestimmt voll effektiv. Ich glaube, das ist total effektiv. Was für ein Quatsch, da eben so einen Zettel hinzuschicken. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch, also... Mit dem klaren Bekenntnis seine E-Mails zu haben. Es ist halt schon eigentlich besser, wenn sie sowas machen, als wenn sie halt irgendwelche Leute nur, weil sie sich mal irgendwie aufgeregt haben oder so, gleich festnehmen oder so. Ne? Also das finde ich schon. Aber wenn ich schon Warnungen von irgendwelchen Leuten kriege und dann sollte ich vielleicht mal irgendwie, außerdem noch mit diesem ganzen zusammenhanglosen Gerede von dem Typen und so, also da hätte man auf jeden Fall irgendwo mal handeln müssen. Ne? Also, aber das ist halt wieder so dieses Ding, die einen kriegen nur das, die anderen kriegen nur das und wir haben jetzt hier so ein gemeinsames Bild irgendwie von allem und denken uns dann so, what the fuck, ne? Also. Aber ist auch interessant, was ich an dem Fall interessant finde, ist die Parallele zu Hanau. Wir haben hier einen massiv auffälligen Psychotäter, der vorher auch oft genug in Erscheinung getreten ist, der dann jetzt von den Medien hintenrum wahrscheinlich auch in einen strammen rechten AfD-Freund und Innenverehrer verwandelt wird, weil es halt passt. Genau wie der Mann in Hanau, der halt irgendwie angegeben hat, die Geheimdienste würden in seinem Kopf schalten und walten. Der ist ja auch jetzt inzwischen in der Ikonografie der Grünen ein strammer Nazi gewesen. Ja, gut möglich. Ja, und also ich bin mir aber eigentlich auch ziemlich sicher jetzt mittlerweile, wenn ich das also sehe, dass dieser Typ halt nicht irgendwie ein Schläfer war oder so, weil dieses Ganze immer wieder bei den Behörden irgendwie stunk machen oder so, das passt halt nicht. Also es ist halt keine Art und Weise, irgendwie einen guten Anschlag irgendwie auszuüben oder so. Na, also, wenn das geplant gewesen wäre, dann muss ja schon enorm viel Vertrauen auf die Inkompetenz unserer deutschen Behörden gehabt haben. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Ja, mir reicht auch völlig, dass er halt solche Sachen gemacht hat und man sich vielleicht irgendwo überlegt hat, nee, das würde ja der AfD in die Hände spielen, wenn wir da jetzt was tun. Die Vorstellung wie in Rotherham, wo man gesagt hat, wir konnten uns leider nicht so intensiv um den Fall der vielen Vergewaltigten und in Prostitutionsringe vermittelten Mädchen kümmern, weil man hätte uns rassistisch nennen können, weil die Täter alle Pakistanis sind. Nun. Ja, genau. Und nehmt euch doch einfach in den Arm. Wie wär's? Nach dem Anschlag in Magdeburg mehren sich die Angriffe auf MigrantInnen. Aha, jetzt sollte die Zivilgesellschaft zusammenhalten. Ich habe jetzt noch nichts gehört von Angriffen auf MigrantInnen. Aber der Autor Michael Trammer schreibt hier, seit nunmehr einer Woche ist Magdeburg im Schockzustand. Das spürt man, wenn man in den vergangenen Tagen durch die Innenstadt flanierte. Wie TAZ-Recherchen zu rassistischen Angriffen in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt zeigen, herrscht in Teilen ein feindseliges Klima gegenüber MigrantInnen und jenen, die als ausländisch wahrgenommen werden. Das geht sogar so weit, dass unter den Angegriffenen eine Intensivpflegerin in einem Krankenhaus ist, die tagelang um das Leben von Verletzten kämpft. Ja, wenn das so ist, ist es natürlich traurig, dass die Leute nicht in der Lage sind, da praktisch zu unterscheiden und einfach sagen, okay, jeder, der fremd aussieht, ist böse, aber irgendwo verstehe ich das langsam auch, weil in einem Land, wo halt die Leute, die fremd aussehen, gefühlt schalten und walten können, wie sie wollen und andere Leute im Bademantel irgendwie an die Tür gezerrt werden, hängt halt was schief und dass sich das nicht immer so äußert, wie das am einfachsten und am besten wäre, ist klar. Und, dabei müssen wir nach den Ereignissen aufeinander zugehen, innehalten, verarbeiten. Wir brauchen mehr Zusammenhalt untereinander und keine weitere Spaltung der Gesellschaft. Ja, interessant, dass das in der Taz steht, ganz ehrlich. Hengami Yagobi Farah stand auch in der Taz. Aber wenn die Zivilgesellschaft zusammenhalten soll, dann sind das Verbände und Vereine und sowas, oder wie? Und die Kirche und Gewerkschaften. Das allerletzte, was die Hinterbliebenen und Betroffenen brauchen, ist, dass auf den Gräbern der Toten herumgetrampelt wird, wie es in den eigenen politischen Kram passt. Doch das ist den Neonazis und RassistInnen, die nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt gegen MigrantInnen aufmarschiert sind, natürlich egal. Ja, und genau so hat die Linke ja auch wieder ihre Version, ihre Propagandaschleuder angeworfen. Ich mag keins von den beiden Extremen. Aber die Menschen machen sich Sorgen. Die Menschen in diesem Land fühlen sich unsicher. Und halt das allerletzte, was wir brauchen, ist, dass wir jetzt wieder weggucken und um den heißen Brei herumreden. Außer auf jene, die jetzt schon während Schwerverletzte noch in Lebensgefahr schweben und die Hintergründe aufgearbeitet werden, zu wissen meinen, wie alles hätte verhindert werden können, lohnt ein besonderer Blick auf die Hetzer, sowohl auf die auf der Straße, als auch die, die medial ihr Unwesen treiben, auf die, die sich die Finger wund posten und den Fall instrumentalisieren. In den sozialen Medien ergießt sich eine Welle des Hasses. Manche rechtfertigen gar Angriffe als notwendige Selbstjustiz. Ja, so wie damals vor 2 Wochen, als die Linke den Angriff auf den Gesundheits-CEO in Amerika als das ist, ja, es kann auch geschossen werden, eingeordnet hat. Ja. Und dieser digitale Hass überträgt sich auf die Stimmung im öffentlichen Raum. Wenn die Zivilgesellschaft nicht interveniert und alle Anständigen der Gesellschaft sich nicht gegen diese Hetze zusammenschließen, hat der Täter sein Ziel erreicht. Die Anfeindungen und Angriffe gegen MigrantInnen erzeugen Isolationen. Und wie der Psychologe Jan Ilhan Kizilian, Leiter des Instituts für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg sagt, führt das zur Radikalisierung in jede Richtung. Soll heißen, wenn Teile unserer Gesellschaft Menschen mit Migrationsbiografie als Feinde markieren, werden diese in die Hände von ExtremistInnen getrieben. Wie soll ich denn, wenn wir 60% Erdogan-Wähler unter den Türken in Deutschland haben, wie soll ich die denn in die Hände von Extremisten treiben, wenn die da schon lange sind? Würdest du mir das erklären, Taz? Was könnte hier helfen? Vielleicht sich in den Arm nehmen, gemeinsam trauern und anerkennen, dass von dem Anschlag mehr Menschen als die Opfer und ihre Familien und Freunde betroffen sind. Und ja, das ist dieser Tage auch zu beobachten und gibt Hoffnung. Hoffnung, dass wir unverhandelbare Menschenrechte noch nicht über Bord geworfen haben. Hoffnung, dass wir zusammenstehen. Allein am Vorabend zum Weihnachtsfest kamen 7000 Menschen zu einer Lichterkette der Initiative gegen Hass zusammen. Das sind doppelt so viele wie die, die sich lautstark und voller Hass am Auftakt zum Bundeswahlkampf der AfD beteiligten. Das sind die Zeichen, die es braucht in Magdeburg und bundesweit. Dann können wir es schaffen, die Gräben der Gesellschaft zu überwinden. Nein, nein, nein, in die Arme nehmen und so, die Zeit ist vorbei. Wir haben mehr oder weniger eine offene Kriegserklärung von einem Teil der Einwanderergesellschaft in diesem Land. Ob das jetzt ist, wir wollen ein Kalifat haben oder wir wollen Scharia haben oder einfach ein Messer im Bauch. Es gibt diese Gruppen, es sind lange nicht alle, aber es gibt sie. Und solange ihr euch weigert, aus falsch verstandener Toleranz euch weigert, gegen diese Gruppen was zu tun, wird der Hass mehr werden. Das ist ganz einfach. Und es tut mir sehr leid für die integrierten Ausländer, für die, die sich die Deutschland schätzen, die das freie Deutschland und das säkulare in einem gewissen Rahmen Deutschland schätzen. Für die tut mir das sehr leid, weil ich weiß, dass das ein großer Teil der Menschen ist, die auch jetzt noch unser Land am Laufen halten. Aber halt, solange wir nicht gegen die vorgehen, die unser Land kaputt machen, brauchen wir uns gar keine Illusionen machen. Und da hilft kein in die Arme nehmen, keine Lichterkette. Keine Lichterkette. Ist nicht drin. Zu einfach. Tschüss, Michael. Ja, es gab noch diese Vermutung, dass das halt von dem Attentäter sein Ex-Muslim sein und Islamkritik alles nur vorgetäuscht ist im Zusammenhang mit dieser Doktrin von Taqiya, dass also die Islamisten halt den Leuten einen vom Pferd erzählen können, ohne dass es irgendwie eine Sünde ist oder so. Und das hier ist der Vorsitzende oder einer von der liberalen Vielfalt, ein FDP-Mensch, Irin Güverzin. Und da sagt er, wie blicken die Takir-Fetischisten eigentlich unabhängig von Magdeburg auf den Otto-Normal-Moslem? Also da sage ich schon mal Otto-Normal-Moslem. Ja, Mohammed-Normal-Moslem, würde ich mal sagen. Alles potenzielle Schläfer und Terroristen. Merken diese Leute eigentlich, dass diese Paranoia Wasser auf die Mühlen von tatsächlichen Islamisten ist? Und ich mir denke, ja, leider, Herr Güverçin, das ist etwas schwieriger, weil ich sag mal, im Endeffekt, was ist denn die Alternative? Weil den Islamisten alles abkaufen, was sie behaupten, und die in sämtliche Institutionen reinzuholen und so, das ist dann nicht in deren Interesse? Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Weil das ist ja genau das Problem, was wir haben. Also, dass diese Paranoia Wasser auf den Mühlen von tatsächlichen Islamisten ist. Nee, diese Leute aus sämtlichen Institutionen rauszuhalten und ihre Zahlen klein zu halten in der Gesellschaft, ist nicht Mühlen auf deren Mühlen. Wasser auf deren Mühlen. Wüsste ich auch nicht, dass das so sehr Sinn. Und der Peter Rogozin hat hier einen satirischen Artikel geschrieben. Mit einem wahren Kern, und der Artikel heißt Europe should surrender, a modest proposal. Also Europa sollte aufgeben. Und er sagt also, dass wir quasi ja also aufgeben sollten mit der, also dem Islamismus gegenüber, mit der Begründung, dass wir so, wenn wir jetzt einen Deal abschließen, halt noch unsere Juden alle aus Europa raus retten können und auch für die hier diese ungläubigen Steuer, dass wir da noch schön was raus handeln können in unserem Interesse, wenn wir jetzt aufgeben und einen Deal machen. Und dass wir dann halt auch die Bürgerkriege, die wir notwendigerweise sonst haben, damit umgehen können, wenn wir jetzt gleich direkt aufgeben. Also es ist halt ein satirischer Artikel. Ja. Aber endlich gute Nachrichten. Nehmt euch in Acht, ihr Extremisten. Die Landesmeldestelle gegen Muslimfeindlichkeit kommt. Sagt hier der WDR. Im Frühling, wenn alles wieder blüht, 2025, soll die Landesmeldestelle für muslimfeindliche Vorfälle in NRW starten. Die Vorbereitungszeit war lang. Nach etwa 3 Jahren Vorbereitungszeit soll in wenigen Monaten, also ich kann euch direkt korrigieren, WDR, das ist schon seit Jahrzehnten in Planung. Also nicht von euch, aber von den Leuten, die davon profitieren werden. Und wir wurden vor Jahrzehnten schon gewarnt vor diesem Begriff Muslimfeindlichkeit. Ja, bei der politischen Lage aktuell, das für den Frühling anzukündigen, hätte ich auch ganz schön viel mutig, so. Ob das wirklich dann so kommt. NRW wird ja nicht gewählt. Also. Ja, okay. Das ist eine wüste Idee auf jeden Fall. Das stimmt. Eine Landesmeldestelle für muslimfeindliche Vorgänge starten. Wie der WDR exklusiv von einer Person erfuhr, die mit dem Aufbau der Meldestelle gut vertraut ist. hat euch da eine Pressemitteilung von der Muslimbrüder-Universität erreicht, oder wie? Hallo, hier ist jetzt eure Meldestelle für antimuslimische Umtriebe. Oder warum? Ich freue mich. Voilà. Also, jetzt ganz im Ernst, ich habe das noch gar nicht gelesen, weil mir die Überschrift schon gereicht hat, um das einzureichen, aber warum zum Fick wird hier keine Person mit Namen zitiert? Was soll der Scheiß? Vielleicht wäre der Name irgendwie, dass die Leute sagen, guck mal, der ist vielleicht Muslim, wenn er Ali heißt oder Mohammed. Quallenschutz. Wie ist das? Ja, Quallenschutz. Aufbau der Meldestelle gut vertraut ist, soll der Start im März, spätestens April erfolgen. Zeitgleich sollen 3 weitere Einrichtungen aktiv werden. Antiziganismus, Queerfeindlichkeit und eine für Anti-Schwarzen, Anti-Asiatischen und weitere Formen von 4 Behörden für Kackdreck. Scheiße. Aber auch bereits seit April gibt es schon eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle und da sind wir doch wohl nicht dagegen. Hier sind wir Holocaust-Leugner oder wie? NRW ist deutscher Vorreiter. Das wissen wir auch alle. Nach Recherchen von WDR Cosmo ist Nordrhein-Westfalen das erste Bundesland, das eine eigene Landesmeldestelle für antimuslimische Vorfälle einrichtet. Aber bestimmt nicht das letzte. Grob geschätzt leben hier mehr als 1,7 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Dann haben die das doch verdient, oder? Angekündigt worden war die Meldestelle gegen Muslimfeindlichkeit bereits vor knapp 3 Jahren. Im Januar 2022 waren auf dem Hauptfriedhof in Iserlohn mehrere muslimische Gräber geschändet worden. Grabsteine wurden umgestoßen, Blumen zerstört. Ja, da stand Deutschland am Scheideweg, aber wirklich. Wenige Tage später hatte die damals noch schwarz-gelbe Landesregierung angekündigt, eine vom Land geförderte Meldestelle, also weil wir uns ja so gut mit Desinformation auskennen und so, ne, ist das garantiert auf jeden Fall von irgendwelchen Rechtsextremisten passiert und nicht von irgendwelchen Leuten, die genau sowas hier vorantreiben wollten. Zunächst reine Online-Plattform. Die Meldestelle für Muslimfeindlichkeit ist zunächst als reine Online-Plattform. Ist eine reine Online-Plattform. Gedacht, erklärt Kemal Butzai vom Verein Interkultur e.V. aus Köln. Einer der zwei Träger der Meldestelle. Meda-Leute. Personen, die antimuslimisch diskriminiert wurden, können über eine Art Kontaktformular beschreiben, was ihnen passiert ist. Behaupten, meint ihr wohl. Zum Beispiel, ich war vor 3 Wochen in Gelsenkirchen-Bühr unterwegs. Ach nee, geht noch weiter. 3 Männer haben gesehen, dass ich ein Kopftuch trage und haben gerufen, geh zurück nach Anatolien. Einer von ihnen hat mir noch den Mittelfinger gezeigt. Und es wird dann einfach ungeprüft in irgendeine Statistik geschrieben und am Ende kann man sagen, es gab 13 Milliarden antimuslimische Vorfälle in NRW im Jahr 2025. Darum geht es um nichts anderes. Ja. Dieser Vorfall, Zahlen zu generieren, werde dann anonymisiert dokumentiert. Diese Behauptung, ne? Genau. Wird dann anonymisiert, also ohne Prüfung. Würden dann Namen der Betroffenen und auch mutmaßlicher Vorfallverursacher. Achso, dass der Vorfallverursacher mutmaßlich ist, der ist mutmaßlich, aber der Vorfall ist nicht mutmaßlich, ne? Wenn wir feststellen, also sie werden entfernt, wenn wir feststellen, da geht es auch um eine Straftat, also zum Beispiel Beleidigung oder Körperverletzung, weisen wir die Person darauf hin, ne? Also wenn wir feststellen, es geht um eine Straftat, dann weisen wir darauf hin. Wenn wir das nicht feststellen, dann tragen wir es natürlich trotzdem ein, weil politisch nützt uns das, ja. Ja, steigende Fallzahlen. Islamfeindlichkeit in NRW. Wo kommen denn die Zahlen, wenn sie noch keine Möglichkeit haben? Fällt Islam feindlich. Mhm. Ja. Islam ist ja auch feindlich, also. Ja. Da fehlt ein Freizeichen, das habt ihr vergessen. Tatsächlich ist auf polizeilicher Ebene ein Anstieg von Taten gegen Muslime feststellbar. Laut der NRW-Statistik für politisch motivierte Kriminalität gab es im vergangenen Jahr, also 2023, mehr als doppelt so viele Straftaten in der Kategorie islamfeindlich wie im Vorjahr. Ja, darüber führen wir Buch, ne? Aber über die Herkunft von und Aufenthaltsgründe von irgendwelchen Leuten, das schreiben wir da nicht mehr rein. Das haben wir nur noch erlaubter Aufenthalt und fertig. Und warum wird das nicht auch gezählt für Leute gegen Christen oder Schweinefleischfresser oder Weißbrote oder warum wird das nicht gezählt? Da könnte man das vielleicht sogar in Verhältnis setzen, könnte sagen, so viele Angriffe gab es von Muslimen auf Weiße und so viele Angriffe gab es von Weißen auf Muslime, aber ich glaube nicht, dass euch das gefallen würde, vor allem wenn wir dann den Gewaltfaktor noch mit irgendwie rausfiltern, dann könnte es sein, dass ihr für eine ziemlich dumme Rechnung steht. Aber deswegen machen wir das natürlich nicht. Die weißen Heterosexuellen haben das ja verdient. Mit insgesamt etwa 270 Straftaten wirkt das Niveau angesichts von geschätzt mehr als 1,7 Millionen Muslimen in NRW immer noch recht niedrig. Ja, und deswegen brauchen wir auch die Meldestelle. Dennoch beunruhigt der rapide Anstieg viele Mitglieder der muslimischen Community. Sie berichten von einer generell angespannten Stimmung ihnen gegenüber. Ja, wer ist dafür wohl für verantwortlich? Und ExpertInnen und Experten verweisen darauf, dass viele betroffene muslimische Delikte nicht zur Anzeige bringen würden und nicht jede Diskriminierung die Strafschwelle überschreitet. Auch deswegen seien Meldestellen wichtig, um ein genaues Bild. Das unterhalb der Strafbarkeitsgrenze nennt man Freiheit, hat heute jemand auf Twitter gepostet. Ja. Das fand ich ganz gut. Um ein genaues Bild dafür zu bekommen, wie häufig Diskriminierung tatsächlich vorkommt. Ja, dafür ist die Meldestelle aber nicht geeignet. AfD wittert Geisterdenunziation. Gleichzeitig ist es Sozialwissenschaftler Kemal Wurzai wichtig zu betonen, dass die Meldestelle eben keine Form von Justizbehörde oder ähnliches darstellt. Ja, also wir spielen mal wieder unser Nein, das, was du behauptest, stimmt hier überhaupt gar nicht, Spiel. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen Menschen niederschwellig ein Ohr leihen. Damit sie uns erzählen können, was ihnen passiert ist. Die Meldestelle habe auch nicht die personellen Kapazitäten, um nachzurecherchieren. Callum, you surprised. Ob sich ein Vorfall tatsächlich so zugetragen hat oder überhaupt zugetragen hat, würde ich da anfügen. Und wenn die Person einen mutmaßlichen Strafvorgang beschreibt, aber keine Kontaktdaten hinterlässt, leitet Meda nicht eigenständig diese Schilderung an die Polizei weiter, betont er. Ach, wie schön. Aber es wird natürlich trotzdem als Tatsache behandelt von euch. Die AfD in NRW kritisierte vor wenigen Monaten in einem Antrag die Meldestelle gegen Muslimfeindlichkeiten. Auch die drei weiteren neuen Meldestellen könnten den Geist der Denunziation fördern. Es sei mit ihnen zu einfach, unbescholtene Personen anzuschwärzen. Die Partei forderte daher auf, den Aufbau dieser Meldestellen umgehend zu stoppen. Im September wurde ihr Antrag von allen anderen Fraktionen im NRW-Landtag abgelehnt. Josefine Paul, Dunkelfelder sollen ausgeleuchtet werden. Ganz bestimmt. Kemal Wurzai sagt im Gespräch, dass bei der von ihm mitbetreuten Meldestelle identifizierte Elemente beim Meldungen wie Namen, Adressen etc. immer gelöscht bzw. anonymisiert würden. Auch die Landesregierung betont immer wieder, dass jegliche Meldungen bei der Meldestelle nur anonymisiert dokumentiert würden und somit keine Rückschlüsse auf mutmaßliche Verursacher von Vorfällen möglich seien. Dies gelte auch, wenn Personen melden, dass sie über Social Media eine antimuslimische Diskriminierung erlebt haben, beispielsweise via Posting oder Direktnachricht. Allerdings wird in der bisherigen Erläuterung der Landesregierung nicht klar, ob beispielsweise auch direkt Screenshots mutmaßlicher Online-Diskriminierung bei den Meldestellen hochgeladen werden können und wie dann eine anschließende Anonymisierung konkret aussehen soll. Das ist auch eigentlich vollkommen egal. Ihr wisst ganz genau, dass ihr diese Sachen braucht, um mehr Zahlen zu generieren, und die werdet ihr auch generieren. Und dann werdet ihr damit politische Dinge vorantreiben in eurem Sinne, in Richtung Islamismus. Ich dachte, die Leute kriegen eine Entschädigung. Dann können das ja nicht ganz anonym sein, oder? Da steht ja nichts drin. NRW-Integrationsministerin Josefine Paul betonte im Interview mit WDR Cosmo im Sommer, die Meldestelle gegen verschiedene Formen der Diskriminierung sei notwendig, weil es hier noch erhebliche Dunkelfelder gibt. Also viele Betroffene mit Vorfällen beziehungsweise bislang nicht zur Polizei gehen, wenn mit den Meldestellen besser ausgeleuchtet wurde, wie stark beispielsweise Muslimfeindlichkeit im Alltag auftrete, wisst ihr nicht. Und in welche Situationen könne das dabei helfen, auch stärker Präventionsmöglichkeiten zu finden. Also beispielsweise an bestimmten Orten oder an bestimmten Institutionen Vorurteile stärker direkt anzusprechen. Also unseren Kulturkampf voranzutreiben. Wer hätte das gedacht? Für jede der vier neuen Meldestellen sind laut NRW-Integrationsministerium für das neue Jahr 180.000 Euro Landesmittel eingeplant. Ja, direkt in die Taschen von diesen Leuten, die das betreiben. Aber es sind ja Experten. Also ist ja alles gut. Qu- Quellen, Recherchen des Projekts in Klammern, Recherchen des Reporters in Klammern, Gespräch mit gut informierter Quelle, was den Aufbau der Meldestellen angeht. Ja, das haben wir vorhin schon gehört. Lustig, lustig, lustig. Ja, Jahrzehnte wurde davor gewarnt und wir machen es immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Ja, erstaunlich, dass es dafür Leute hingeben und so, nämlich die Sozialarbeiter. Ja, Sozial. Denkst du hier? Schon krass. Ja. Ja, die nächste Katastrophe in unserem Journalismus hier, die Elon Musk durfte seine Naomi Seibt informierte Meinung über die AfD hier bei der Welt kundtun. Und ja, ich würde das jetzt gar nicht durchlesen. Und der designierte Chefredakteur, der jetzt irgendwie zum Jahreswechsel übernimmt von Ulf Borschardt, Jan-Philipp Burgard, hat dann hier direkt erwidern dürfen, noch in dem gleichen Artikel. Und also das ist auf jeden Fall auch nicht viel besser, was er sagt. Nämlich Elon Musk ist das größte unternehmerische Genie unserer Zeit. Mit seinen Innovationen hat er die Bezahl-, Auto- und Raumfahrtbranche revolutioniert. Also das ist auch alles vollkommener Quatsch. Also, ja, noch so ein Kackenhauer. Bei PayPal hat er überhaupt nichts revolutioniert. Da war er irgendwie mal CEO für ein halbes Jahr oder so, ein bisschen wieder rausgeworfen haben. Autobranche, also Elektroauto ist ja auch nicht seine Erfindung oder so. Der hat das nur gut geschafft, den Krempel zu vermarkten, übrigens an so ein grünes Milieu, die ihn jetzt halt hassen, weil er Trump irgendwie Unterstützer ist. Aber stark von den deutschen Subventionen profitiert und von denen in Norwegen und so. Ja. Und Raumfahrtbranche revolutioniert, ja. Das sehen wir dann, wenn der irgendwann mal auf dem Mars landet, was nie passieren wird. Also lege ich mich eigentlich auch fest. Und also statt ja, uns. Die KI-Branche hat er nicht revolutioniert. Ne? Der KI ist auch nichts Bolle. Und was durchzulesen, dachte ich, wir lesen uns mal hier die Erwiderung von Frauke Petri durch. Ich habe es noch gar nicht gelesen, aber die hat das hier, ist hier drauf eingegangen. Ist vielleicht ein bisschen interessanter. Und sie sagt eine Antwort an Elon Musk. Elon Musk hat eine Wahlempfehlung für die AfD abgegeben und das gegenüber der Zeitung Welt begründet. Elon Musk konstatiert zu Recht, dass Deutschland sich an einem kritischen Punkt und am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs befinde. Konkret merkt er an, dass die deutsche Wirtschaft in Bürokratie und Vorschriften versinke, dass das Land seine Grenzen zwar aus humanitärer Absicht geöffnet habe, dies aber zu kulturellen und sozialen Spannungen führe. Weiterhin betreibe die derzeitige Koalition, und ich ergänze auch die vorangegangenen Koalitionen unter Angela Merkel, eine wirtschaftlich kostenintensive und geopolitisch naive Energiepolitik. Die AfD wolle all dies politisch anders lösen. Dies gehe aus dem Programm der AfD hervor, so Musk. Das ist zunächst weitgehend richtig. Es spielt aber für die Frage der berechtigten Erwartungen praktisch keine Rolle. Programme sind Werbeprospekte, im Fall der AfD noch dazu ganz wesentlich aus dem Jahre 2016 stammend. Entscheidender für die Einschätzung tatsächlich zu erwartender Politik ist etwas anderes, nämlich das zur Verfügung stehende Personal. Nehmen wir beispielsweise Gerhard Schröder. Als Kanzler und Sozialdemokrat hat er mit der Agenda 2010 Sozialreformen durchgesetzt, die in keiner seiner SPD-Programme standen. Ohne ihn hätte Angela Merkel weit weniger Substanz vorgefunden, die es ihr letztlich erlaubten, 16 Jahre lang das Land in praktisch allen wichtigen Fragen kaputt zu verwalten. Aber auch ihre wichtigsten Entscheidungen standen in keinem Wahlprogramm der Union. Weder der Ausstieg aus der Kernkraft war dort im Jahr 2011 vorgesehen, noch eine Grenzöffnung für große Zahlen minder qualifizierter und soziokulturell nicht integrierbarer muslimischer Männer waren angekündigt. Letzteres von ihr sogar 2005 noch gegenteilig kommuniziert. Die Übernahme sozialistischer Gesellschaftsentwürfe war ebenso wenig vorgesehen. Schauen wir auf das aktuelle Wahlprogramm der Union. Dort finden wir Deregulierung und eine Kehrtwende in der Migrationspolitik, wie sie noch vor Monaten kaum jemand erwartet hätte. Hört man Christian Lindner heute zu, muss man annehmen, er habe aus drei Ampeljahren die notwendigen Konsequenzen gezogen und sei nun entschlossener denn je, den lähmenden Apparat zu entschlanken und auch bei der Asylpolitik andere Wege zu bestreiten. Und da muss ich mal kurz aussetzen, liebe Frauke Petri. Da ist es nämlich genau umgekehrt. Christian Lindner sagt die richtigen Sachen, die in dem Wahlprogramm nicht drinstehen, sondern in dem Wahlprogramm steht der linke Krempel drin. ne, wie wir letzte Woche schon gesehen haben. Warum also empfiehlt Elon Musk nicht die Wahl der Union oder FDP? Ganz einfach, weil er nicht dumm ist. Natürlich ist von Lindner spätestens nach den Ampeljahren keinerlei Kehrtwende zu erwarten. Natürlich ist Merz und Lindemann nicht zuzutrauen, dass sie den lähmenden Apparat der Union auf neue Spur bringen, nachdem sie es viel zu lange versäumt haben, die Merkel-Vertrauten von ihren parteiinternen Machtposten zu vertreiben. Es ist seit jeher immer das Personal und nicht das Programm, was den entscheidenden Ausschlag gibt. Im Fall von Union und FDP versteht das auch fast jeder. Was für ökonomische Gesetzmäßigkeiten im Markt gilt, gilt auch für menschliches Handeln in der Logik von Parteiapparaten und damit auch für die AfD. Das Personal entscheidet nicht das Programm, Elon. Um eine weitere Analogie aus der Wirtschaft zu bemühen, kein Unternehmensinhaber würde Personal nur nach Aktenlage der Bewerbungsmappe einstellen. Das persönliche Vorstellungsgespräch ist unerlässlich. Hier ist es noch etwas komplizierter, denn das Personal ist in eine Struktur eingebettet. Wer sich das Trump-Team von 2016 ansieht und mit dem Trump-Team von 2024 vergleicht, erkennt sofort auffällige Unterschiede. J.D. Vance statt Mike Pence, hier eine starke Persönlichkeit, dort ein schwacher Nebendarsteller. Elon Musk statt Steve Bannon, damals ein nationalistischer Vertreter der neuen Rechten, heute ein libertärer Unternehmer. Ja, könnte man auch noch anfügen, ist auch ganz lustig diese Woche, wie sie sich jetzt alle um dieses Arbeitsvisum da streiten in Amerika. Also da gibt es ja durchaus einen Teil von den Trump-Verfechtern, die am liebsten wollen, dass die Migration nach Amerika jetzt auch eingeschränkt wird und die Visavergabe für Arbeitnehmer da eingeschränkt wird. Und es gibt so Leute wie der Elon Musk, der ja nur aus dem Grund, dass es sowas gibt, überhaupt in Amerika jetzt leben. Der es natürlich eher nicht so sieht. Ja, aber, lesen mal ja, aber wenn man auf der anderen Seite die Geschichten davon hört, dass man in manche Firmen gar nicht mehr reinkommt, wenn man nicht der richtigen indischen Kaste angehört, okay. Ist das schon was anderes als das. Ich habe nie gehört. So, habe ich schon gehört, doch. Das ist eine harte, gerade durch die indischen Zuwanderer, gerade durch die indischen Tech-Zuwanderer, eine harte Diskriminierung gibt gegen Leute, die nicht Inder sind. Und auch gegen halt, vor allem auch gegen indische Zuwanderer, die eben den falschen Kasten angehören. Mhm. Ja, wir importieren und das alles. Die Folgen können ja dann unsere Kinder und Enkel ausbaden. Ja, ich glaube aber nicht, dass das wirklich der Punkt ist, an dem sie sich da jetzt streiten. Ja, doch, es geht doch genau um die Inder, die der Musk haben will. Also. Ja, das müsste ich dann nochmal sehen, dass sich irgendjemand jetzt wirklich darauf beruft. Ich habe das wirklich so verstanden, dass es um Schotten dicht und die Leute, die in Amerika jetzt drin sind, sind drin und keine neuen mehr dazu geht. So habe ich es verstanden. Ja, und aber halt auch die patzige Reaktion von ihm, so nach dem Motto, ja, dann geht Amerika halt den Bach runter, wenn ich meine Inder nicht kriege, finde ich halt auch so ein bisschen so. Interessant. Habe ich so vorher noch nicht gelesen. Doch, doch. War ein Tweet von ihm. Also ohne mit qualifizierte Formulierung, Einwanderung. Wenn ich meine Inder nicht kenne? Nein. Ja, das ohne meine qualifizierte ich doch. Einwanderung. Ohne die qualifizierte andere Einwanderung, wie er sie fordert, werden die USA halt ruckzuck abgehängt. Ja, das ist ja ein Unterschied. Ja, gut. In der Formulierung, ja. Naja. Ah ja, okay. Deutschland ist zudem, anders als die Vereinigten Staaten, keine Präsidialdemokratie, sondern eine föderale parlamentarische Demokratie, in der Regierungskoalitionen die Regel, absolute Mehrheiten einer Partei die große Ausnahme sind. Daher erfordern diese Systeme andere Modelle. Ja, das hat ihm wahrscheinlich die Naomi Seib noch nicht erklärt, denke ich mal. Andere Modelle zur Veränderung des Status quo. Dazu zählt in Deutschland vor allem der Machtfaktor Partei. In Deutschland ist die Partei viel stärker in ihrer Stellung als in den USA. Eine Kanzlerin Weidel könnte also nicht ohne Rücksicht auf ihre Partei durchregieren. Naja, das widerspricht ja eigentlich auch schon wieder die Sache, was sie eben erzählt hat mit Merkel und so. Aber gut, sie wäre auch schon verfassungsmäßig weit entfernt von der starken Stellung eines US-Präsidenten. Stattdessen müsste sie Rücksicht nehmen auf die dezidiert antikapitalistischen und tribalistischen Strömungen in ihrer eigenen Partei. Ja, also wenn man das Merkel-Vorbild nimmt, dann könnte sie die alle platt machen. Aber gut. Seit antikapitalistische Strömungen in der AfD? Ja, die gibt's, ja, definitiv. Echt? Okay. Ja, Also mit den Höcker alleine. Ja, okay. Ein weiterer Unterscheidungspunkt betrifft das Team. Weidel hat kein Team, weder innerhalb der AfD noch außerhalb. Okay, der hat kein Team. Kann sein, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, die bilden sich was. Dieser Zustand wird angesichts der aktuellen Problemlage nicht dadurch besser, dass die Kanzlerkandidaten der anderen Parteien auch keine überzeugenden Köpfe an ihrer Seite vorweisen können. Wer Wahlempfehlungen nach Programmen ausspricht, versteht nichts von Politik, das ist nicht schlimm. Okay, weil Elon Musk viele andere Dinge kann, die man bewundern muss. Ja, gut, an der Stelle. Naja, gut rumfliegen, flunkern und sich verkaufen, ja. Zu Angela Merkel hätte man lieber die Merkel-Chronistin Gertrud Höhler befragen sollen, als das Wahlprogramm der Union zu Christian Lindner, seinen einstigen Ziehvater Gerhard Papke zur AfD und Alice Weidel sollte man Menschen befragen, die sie persönlich kennen, anstatt Jahre alte Parteiprogramme zu Rate zu ziehen. Weil Elon Musk wortwörtlich vom politischen Realismus spricht, erlaube ich mir einen Hinweis auf die Vergangenheit. Im April 2017 stellte ich einen Antrag, der eine strategische Hinwendung der AfD zu einer realpolitischen Strategie und eine Abwendung von der schon damals fundamental oppositionellen Strategie bewirken sollte. Der Antrag wurde damals durch Nichtbefassung deutlich abgelehnt. Die meisten seiner damaligen Unterstützer sind inzwischen aus der AfD ausgetreten. Es gibt diese realpolitische Strömung in der Partei praktisch nicht und auch Weidel hat diese abgelehnt. Ihre Hinwendung zum Höcke-Parteiflügel begann zum selben Zeitpunkt im April 2017, als sie ungeachtet eines damals laufenden Ausschlussverfahrens gegen Björn Höcke Folgendes sagte: Klar werde ich mit Björn Höcke Wahlkampf machen. Höcke und ich sind zwei Teile einer Partei. Diese Äußerung und ihre Annäherung an Höckes nationalsozialistische Position stehen in einer inhaltlichen Kontinuität bis heute. Erst 2022 äußerte sie in Erwartung der neuen Wagenknecht-Partei nicht etwa Kritik am seit langem völlig ausgeuferten deutschen Sozialstaat, sondern wir als AfD müssen unser sozialpolitisches Profil weiter schärfen, gerade in dem Bereich starke Köpfe einsetzen und prominent machen. Wie sehr solche Worte auf Höckes Zustimmung stoßen, könnte man anlässlich ihrer Nominierung zur Spitzenkandidatin vor wenigen Wochen erfahren, als er dazu äußerte, dass er und Weidel seit 2017 viele Gespräche geführt und gemeinsame Standpunkte entdeckt hätten. Sie spiele nun die erste Geige, in Anführungsstrichen. Wichtig sei nun die gemeinsame Partitur. Höcke ist zwar kein Musiker, aber die Kenntnis über die Rollenverteilung in einem Orchester sollte man ihm schon zutrauen. Lohnend ist auch ein Blick in andere Länder Europas, in denen insbesondere Elon Musk gute persönliche Beziehungen unterhält. In Europa nämlich ist die AfD unter anderem unter den sogenannten rechten Parteien isoliert. Das hat Ursachen, die darin begründet sind, dass man die AfD nicht nur personell, sondern auch ideologisch viel besser versteht als die meisten ihrer Kritiker hierzulande. Ja, geht das nicht ein bisschen an dem vorbei, was der Musk da so zur Begründung angeführt hat? Naja, er hat ja im Endeffekt nur gesagt, ist doch halb so wild, die wollen ja nur Migration und Energiepolitik besser machen und ja, genau. Deswegen und die sind doch keine Nazis, weil überleg mal, die Weidel ist doch lesbisch. Ja. Ja. Auf jeden Fall, die deutsche Rechte krankt seit Jahrzehnten an demselben Problem. Jede konservative Kraft muss ihr Verständnis zur Geschichte des eigenen Landes klären, weil Konservatismus in der Regel einhergeht mit einem positiven Bezug zur eigenen Geschichte und Herkunft. Dies führt in jedem Land zu Problemen, weil alte, aus der Zeit gefallene politische Konflikte in die Gegenwart getragen werden. Okay. Der Narrensaum der politischen Rechten hat in jedem Land seine eigenen Probleme, aber in Deutschland ist es nicht der Faschismus, sondern der Nationalsozialismus, der sich in Randbereichen bemerkbar macht. Dieser Unterschied ist wichtig, weil der Nationalsozialismus im Gegensatz zum Faschismus ein eigenes geschlossenes Ideengebäude darstellt. Die Zahl seiner Anhänger ist auch in Deutschland marginal, aber anders als in anderen europäischen Ländern fällt die Distanzierung von diesen Woken von rechts besonders schwer. Oh, sie liest James Lindsay. Wahrscheinlich, ja. Maximilian Krah hat beredtes Zeug davon im Europawahlkampf als Spitzenkandidat der AfD hiervon gelegt, den europäischen Parteien von Orbáns, Fidesz, Melonis, Fratelli d'Italia, Le Pens, Rassemblement National oder Wilders PVV, war das nun zu viel. Melonisierung geht andersherum in der AfD als Beschimpfung für eine zu weichgespülte Politik. Le Pen, Orbán, sie alle gelten in AfD-Kreisen als keine Partner. Okay. Die Ablehnung geht wechselseitig. Ob es mit Grad zu sagen, oder um es mit Grad zu sagen, zum einen habe ich die AfD im Gegensatz zu allen anderen Rechtsparteien in Europa eine Stabilisierung und ihren Ausgriff auf über 20% der Wähler nicht durch eine Bewegung in Richtung liberal-konservative Mitte erreicht. Vielmehr sei sie so erfolgreich aufgrund der unausgesetzt gesehenen Botschaft, es handle sich bei ihr tatsächlich um eine grundsätzliche Alternative. Ja, und da sollten die Grünen und Linken nämlich mal zuhören, weil das ist nämlich genau das Problem. Was jetzt? Ja, dass halt diese Kräfte immer wieder stärker werden wegen der linken Politik. Ach so, ja. Und dieser Alternativlosigkeit davon. Ja. Und dass den Leuten dann halt irgendwann egal ist. Nun frage man sich besser nicht, was die AfD denn ist, wenn sie nicht liberal oder konservativ und wie sich dieses grundsätzliche Alternative denn eigentlich definiert. Oder vielleicht doch. Vielleicht ist es an der Zeit, dass diese Frage endlich gestellt wird. Fakt ist, die AfD will den wuchernden Staatsapparat nicht nach Javier Milleis Vorbild entschlacken. Sie will ihn lediglich mit eigenem Personal besetzen. Ach, das weiß die Petri alles so genau, ja. Ja, also okay. Ich habe da auch noch, also höchstens von Beatrice von Storch oder so, die scheint ja ein Milleis-Fan zu sein. Aber ansonsten sind mir da jetzt noch nicht so viele Dinge irgendwie bekannt in die Richtung. Erhalten bleibe uns der Tribalismus, also die Einteilung von Individuen in Kollektive und ethnische Schubladen. Also dass auf jeden Fall einige Leute da bei der AfD dieses Karl-Schmidt-Ding von wegen Politik ist Freund-Feind-Denken und wer das nicht macht mit dem Freund-Feind-Denken, der hat eh schon verloren oder so, dieses Mantra hochhalten, das ist mir auf jeden Fall auch schon bewusst. Erhalten bleibe uns auch das eifrig eingeübte Freund-Feind-Schema, ja, da haben wir es ja bloß mit anderen Vorzeichen. Erhalten bliebe uns auch die Unfähigkeit des Personals. Es gibt zurzeit in Deutschland keine Partei, die erkannt hat, welche drastischen Veränderungen in Deutschland notwendig sind, um die inzwischen eingetretenen Probleme zu lösen. Und es gibt keine Partei, die das dafür notwendige Personal zusammenbringen kann. Ja, das ist ja schade. Sagt die Frauke. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, jetzt haben wir schon, was haben wir denn auf der liberal-konservativen Seite? Es sei denn, du sprichst denen das auch ab, Frauke. Wir haben hier die Partei von Maaßen, ja, wie heißt sie? Werteunion. Werteunion, genau. Und ja, das ist jetzt der Herr Meuthen auch beigetreten, wenn ich mich da richtig erinnere. Genau, ja. Wir haben Bündnis Deutschland. Wir haben haben wir noch diese anderen hier, liberal-konservative Reformer, oder haben die sich mittlerweile aufgelöst? Ich weiß es nicht. Die Forst ist eigentlich aus der populären Front geworden. Die sitzen da drüben. Ja, und wenn die jetzt halt schon, ja, und dann könnte man eventuell noch sagen, gibt es halt so eine Strömung bei der CDU, es gibt so eine Strömung bei der FDP, also da werden sich auf jeden Fall auch Wähler davon aufteilen. Und jetzt willst du dann jetzt noch eine neue wieder gründen, Frauke, mit deinem Mann zusammen oder so? Ja, ich glaube nicht, zur Macht führt vom liberal-konservativen Spektrum, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Also. Die Islamisch-Demokratische Union wird das alles in Ordnung bringen, bin ich mir sicher. Ja, und hier noch so drauf das Handelsblatt. Welt am Sonntag lässt sich vor antidemokratischen Karren spannen. Der Gastbeitrag von Elon Musk ist kein Zeichen von Meinungsfreiheit. Er ist verfassungsfeindliche Agitation. sagt Theresa Stiens und ich sage, Theresa, geh mal raus, Gras anfassen. Ja, aber wenn irgendwelche Schauspieler oder irgendwer sich für die Grünen irgendwie einsetzen würde, dann würde ich das natürlich auch kritisch sehen. Ne? Ja, ist eigentlich auch völlig normal, dass irgendwelche Musiker, Schauspieler das machen teilweise. Hier, ja, und wir haben ja auch genug... Ich war mal für die SPD unterwegs zum Beispiel, oder... Ja. Ich war mal auf einem Konzert in Frankfurt, da haben ganz viele Leute gespielt, der Herr Wecker und ja. Ich glaube sogar Rodger Monotons und so, also da Künstler haben schon immer auch... Da. Ja, aber die wichtigen, ich habe die Namen ja letztes Mal schon mal gesagt, halt, ob du in Deutschland guckst bei Leuten wie Mohn oder Burda, oder ob du halt ja. im Ausland guckst bei Menschen ja. wie Soros oder Gates... Und diese ganzen Stiftungen, Die machen es einfach mit Geld, ne? Teilweise, das ist nicht so auffällig vielleicht. Es sind gute Reiche, schlechte Reiche. Ja. Ja, und nicht nur Reiche, einfach. Also die würden das doch alles abfeiern. Also wenn irgendeine Greta Thunberg oder sonst wie wer sich in deren Sinne äußert, irgendwer, der irgendwie bekannt ist, ein bisschen Zug hat oder so, dann würden die das doch abfeiern. Dann würden die auch nie im Leben sagen, nee, die dürfen sich nicht äußern dazu. Ja. Das ist ja Einflussnahme oder so. Guck mal, drei Wochen lang haben wir nur davon gehört in den Medien, dass Taylor Swift Kamala wählen würde. Ja, wenigstens Taylor Swift ja noch Amerikanerin und es geht um eine Wahl in Amerika. Aber insofern hinkt das ja schon ein bisschen. Aber ja, dass sie da halt auch nicht sagen, so die Klappe halten oder so, ist natürlich klar. Auf der anderen Seite, wenn irgendein Kid Rock oder irgendwer um die Ecke kommt und sagt, wie Trump, dann wird das ja auch problematisiert. Also da gab es ja auch so einen Beitrag darüber. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Ich glaube, das war auch was von Zapp. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hatte ich es auf jeden Fall gesehen, dass sie da irgendwie Kid Rock interviewt haben. Und der hat dann irgendwie Trump angerufen und da haben sie irgendwie gesehen, dass er seine Nummer irgendwie hat und so. Da macht man dann in Deutschland auch einen Beitrag dazu. Und dieser Beitrag war ja jetzt auch nicht irgendwie... dass ja dann vielleicht an dem Trump doch irgendwas dran ist oder so, oder wie toll sich die Leute da irgendwie engagieren oder so. Aber Kid Rock ist halt auch recht so, ja super, danke. Wen hast du noch? Vanilla Ice und die Venga Boys oder was? Da musst du ja schon irgendwie mit Substanz suchen. Ja, und der Witz war ja auch noch, dass also dieser Kid Rock in diesem Ding eigentlich noch gut weggekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Weil im Endeffekt ging das so nach dem Motto, so ja, ich kenne den halt schon ganz lange und früher war er auch noch anders unterwegs und so, also halt bei den Demokraten da irgendwie verhaftet und das schien ihn ja auch nicht gestört zu haben. Und dann meinte halt so, ja, dieses Ding mit den Kindern, dass sie da irgendwie ihr Geschlecht ändern sollen und so, ist halt total verrückt. Das war irgendwie so, das, was er irgendwie gemeint hat. Und ja, das halt so, da merkt man halt, ne, das ist jetzt auch noch nicht mal irgendwie... keine Ahnung, dass er jetzt irgendwie sagt, ansonsten kommt irgendwie der Russe und macht uns fertig oder so, oder weiß ich nicht, was für Dinge irgendwie. Also und ich auch wieder, ne, was unsere deutschen Medien irgendwie meinen, was irgendwie da eine komische, außerweltliche Ansicht irgendwie ist von den Leuten, die sich das besser unterdrücken sollten oder so, oder die da zu doof dafür sind oder so. Aber dann hinterher wieder nicht wahrhaben wollen, dass diese ganzen Kulturkampfthemen da halt schon Einfluss hatten. Na, also, das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, es ist einfach nur, an der Scheune steht, der darf sich doch nicht äußern dazu und ja, wenn es darum geht, dass es total unqualifiziert ist von hier jetzt dem Musk, dann muss ich denen ja sogar recht geben. Es ist halt unqualifiziert von dem. Aber auf der anderen Seite wieder, irgendwelche Leute nehmen es halt dankbar an, dass er halt keine Ahnung hat, wovon er da redet. Andere Leute sagen so, Reed, der böse Elon, den mögen wir eh nicht. Und wenn er vor einem halben Jahr irgendwie mit seinen Elektroautos in Deutschland irgendwie von den Grünen ein bisschen Geld in den Arsch geschoben gekriegt hätte dann, und für die Werbung gemacht hätte, dann wäre er der größte und tollste in eurem Weltbild. Also. Ja, die Frage ist ja im Endeffekt nur, ob es jetzt beeinflussend ist oder nicht. Ne? Und wenn da unser Präsident dann den Einfluss kriegt, dass es beeinflussend, dann sagt er vielleicht die Wahl ab. Das wäre ja irgendwie auch doof. Ne? Ja, das ist ja auch total lustig. Das hast du, glaube ich, eingereicht. Ich glaube, das wird dann nur mal zusammengefasst. Oder so, ne? Ja, aber ja, die O-Töne, die sie hier haben. Matthias Mirsch, ja. den... extra-linken jetzt Generalsekretär von der SPD aus Hannover. Um Wahlwerbung für die AfD zu machen, ist beschämend und gefährlich. Ja. Du bist beschämend und gefährlich. Und dann den Audritsch. Also wenn ich an beschämend und gefährlich denke in der deutschen Politik, dann fällt mir als erstes Audritsch ein und als zweites Herr Mürsch. Ihr fallt mir da ein. Weil ihr seid ja auch die Könige von, ey, wir können hier nichts ändern in der Politik. Unser Verfassungsgericht hat irgendwas gesagt. Unqualifiziert. Und deswegen müssen wir jetzt hier, dürfen wir jetzt hier nichts mehr irgendwie von abweichen oder so. Ja, Deutschland braucht keine Einmischung von außen. Ich habe gar keine Unterstützung für rechtsextreme Positionen. Mir schlobte hingegen das Verhalten von Weltredakteurinnen und Redakteuren, die gegen die Veröffentlichung des Artikels protestiert hatten. Die Reaktion geben Hoffnung. Sie zeigen, dass es auch in schwierigen Zeiten Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich gegen die Meinungsfreiheit und verdammt nochmal, dass hier nicht jeder publizieren darf, hier hinstellen. Nee, die Verantwortung übernehmen und klar Haltung zeigen. Ja. Da haben wir es mal wieder. Haltung ist Sozialismus. Und seine Meinung dagegen stellen oder was, ne? Ja, Kritik an Mastbeitrag kam auch von den Grünen. Ach, kam auch von den Grünen. Ach ja, Audretsch hatte ich ja schon gesagt. Ja. So was aber auch. Wer hätte das gedacht? Wahlkampfleiter ist ja auch noch, oh Gott. Mit ihren Plattformen und viel Geld unseren demokratischen Diskurs zu untergraben. Ja, das ist irre hier. Diese Scheiße hier ist irre. Warum wird sowas hier publiziert? Hier, Tagesschau. Warum? Keine Ahnung. Das ist verrückt. Das sind Verschwörungstheorien. Da habt ihr es. Meinungsmache ist das. Propaganda auch genannt. Ja, die Morgenpost hat so ähnlich geschrieben. Und eigentlich bemerkenswert an dem ganzen Artikel ist nur der letzte Satz. Wenn du mal runterscrollst kurz. Da ging es nämlich darum, wie das jetzt weitergeht mit dem Trump und dem Musk. Ja, genau. Und zwar, sicher erscheint dem Autoren hier lediglich das eine, nämlich dass in den kommenden Monaten und sollte die Freundschaft zwischen Trump und Musk so lange Bestand haben, sogar Jahren, politische Verbündete ebenso wie Gegner rund um den Globus den Atem anhalten müssen. Tja, für Monate und Jahre sollen die jetzt den Atem anhalten. Ich finde das so absurd, ne? Ja, dass ich laut gelacht habe darüber. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gut findet. Ich glaube auch, dass er der Chefredakteur war. Was für ein Quatsch. Ne? Ich meine, es ist schon klar, wie es gemeint ist, ja. Aber es ist doch eine doofe Ausdrucksweise, oder? Monatelang den Atem anhalten, was soll dieser Unsinn? Wie der kleine Junge bei Asterix oder was? Da kriegt man, was man will, oder was? Luft anhält lange genug. Immenses Vermögen und daraus abgeleitete politische Mitspracherecht. Also wieder dieser komplett oberflächliche Scheißdreck von wegen hier Money equals Speech. Oh mein Gott, da gab es mal in Amerika so ein Urteil. Und obwohl es sich überhaupt gar nicht aus die Wahlen so auswirkt, dass nicht immer die Leute, die das meiste Geld haben, auch gewinnen. Aber das interessiert uns ja nicht, weil wir haben ja ein Narrativ und es wird einfach gepusht, gepusht, gepusht, gepusht, gepusht. Ey, ihr könntet so viele Sachen da anfügen. Zum Beispiel diese Geschichte, das wusste ich nämlich auch noch nicht, dass diese Tante, die das da die 3 Milliarden oder was er da gekriegt hat für sein SpaceX, die das quasi unterschrieben hat für die NASA, die ist danach für sein Unternehmen arbeiten gegangen. Das ist doch mal vielleicht was, was man als Journalist irgendwie mal recherchieren sollte und vielleicht mal irgendwie den Leuten sagen sollte, so um vielleicht da irgendwie ein bisschen in die Richtung, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass dieser Mann irgendwelche politischen Einfluss jetzt hat oder so, dass es halt alles nur in seinem eigenen Interesse ist, um sich die Taschen voll zu machen. Aber nee, dieses Narrativ, dass das ja hier irgendwie unsere Wahlen irgendwie jetzt komplett seitwärts hier irgendwie steht, das ist euch einfach zu wichtig. Ne? Da habt ihr einfach viel zu viel davon. Das bringt euch einfach zu viel, das so darzustellen. Und deswegen ist euch das auch alles egal, irgendwelche valide Kritik irgendwie zu üben oder so. Und dann da braucht man hier nur so Quatsch-Narrative von vor 15 Jahren irgendwie. Ja, der Artikel war nicht der Rede wert eigentlich. Ja. Also da, die ganze Show mit seiner Tochter, / Sohn, was da gewesen ist, nochmal aufgelistet und ihm angelegt, dass er cooler werden soll und so weiter. Ja, ja. das ganze Programm. CDU, CSU in Europa. Nach dem unterstützenden Post des US-Milliardärs Elon Musk für die Hashtag NoAfD haben wir die EU-Kommission aufgefordert, die Sichtbarkeit seiner Beiträge auf der Plattform X zu untersuchen. Nagel. Ja. Und willst du was bringen? Ja, dass man danach ein DSA-Verfahren irgendwie anstreben kann und sich tierisch drüber aufregen kann. Und ja, man Beeinflussung schreien kann und absagen kann. Check doch mal die Sichtbarkeit von euren Meinungen auf der Plattform Maischberger. Ja. Oder hier, wie heißt das andere, Hart aber fair, oder Mioska, oder sogar bei Tagesschau und Heute Nachrichten. Check die doch mal. Hm? Ja. Ja, und die Öffentlich-Rechtlichen haben hier Herrn Kubicki eine Anfrage geschickt, ob er zu einem Habeck-Porträt als langer Weggefährte irgendwie beisteuern möchte. Und Herr Kubicki hat es hier öffentlich auf seiner Webseite beantwortet, diese Anfrage, und natürlich negativ beantwortet und quasi geschrieben, er kann es nicht nachvollziehen, warum irgendwie in einem Wahlkampf er irgendwie als jemand, der in einer konkurrierenden Partei da kandidiert, jetzt irgendwie für so ein Stück über Herrn Habeck irgendwie herhalten sollte und warum überhaupt sowas produziert wird. Einfach nur aus dem Grund, weil Herr Habeck sich selber Kanzlerkandidat irgendwie nennt. Sind die jetzt irgendwie der Meinung, sie müssten den jetzt halt irgendwie behandeln und anders als die anderen irgendwie. Wenn der das nicht gemacht hätte und die Fantasie da nicht so mit beflügelt hätte sozusagen, dann wären die Grünen auch, glaube ich, in den Zahlen noch mehr abgestürzt. Also das ist so gesehen. Ja, ist doch vollkommen klar, dass die das machen aus rein aber Marketing, es ist schwachsinnig natürlich hochsehen. Ja, es die ist nennen ja auch ihr Wahlprogramm nicht Wahlprogramm, sondern Regierungsprogramm. Ja. Das ist ja auch so ein Ding. Das macht die CDU ja auch. Ja, gut. Nach dem Motto, weil wir wollen ja nicht gewählt werden, wir wollen ja regieren. Ja, nur Voraussetzungen und so. Und das hier ist ein Gastbeitrag von der Intendantin des RBB, erschienen in der FAZ. Und ich lese mal nur die Hälfte vor. Ich habe schon so viel vorgelesen heute. Es geht also um die Reform vom RBB und dass ja da Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit, aber jetzt der RBB, der kümmert sich um alles. Also dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Macht der sogenannten sozialen Medien unübersehbar geworden ist. Globale digitale Plattformen treiben unsere Wertediskussionen, übernehmen das politische Agenda-Setting, beeinflussen Wahlen. Sie setzen ihre eigenen algorithmisch bestimmten Schwerpunkte, lenken von Themen ab, mit denen kein Profit zu machen ist. Sie vermischen Fakten und Fiktionen. Sie verbreiten Propaganda. Diese Plattformen sind nicht demokratisch orientiert. Einige folgen den Interessen von Milliardären oder autoritären Staaten. In dieser Lage ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Institution, die Halt und Orientierung vermitteln muss und kann. Ein Raum für Vertrautheit und Vertrauen. Das Publikum weiß das. Es bekennt sich täglich zu unserem Angebot. Die Nutzungsdaten sprechen eine deutliche Sprache. In einer repräsentativen Umfrage Anfang des Jahres stimmten 3/4 der Nutzerinnen und Nutzer der Aussage zu, dem RBB zu vertrauen. Die Gesellschaft braucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als unabhängige Stimme, frei von wirtschaftlichen Interessen, mit einem Auftrag, der klar dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Dies betrifft uns, befreit uns nicht davon, uns zu reformieren. Wir müssen effizienter und sparsamer werden, schon im Spielraum für nötige Investitionen in die Zukunft zu schaffen. Anders als andere hat der RBB keine angemessenen finanziellen Reserven, auf die er heute zurückgreifen könnte. Es gibt keine Rücklage. Seit seiner Gründung gilt der RBB als mutiger Sender. Da sagt jemand, der mit seinem Gehalt den ganzen Betrieb des Senders finanzieren könnte. Der gerne Neues wagt. Er macht Fehler, aber er lernt daraus. Er ist entschlossen und reformwillig. Motivation dafür sind nicht Drohkulissen, sondern der Glaube an den demokratischen Dialog sowie das Vertrauen in die Zuneigung des Publikums. Es ist nicht Aufgabe der Politik, uns zu reformieren, auch nicht die der Gerichte. Es ist unsere Aufgabe. Wir erfüllen sie freiwillig, selbstständig und nachhaltig. Die Autorin ist Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg und war von 2016 bis 2021 stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Was für ein Gesäuer. Aber keine wirtschaftlichen Interessen, nee. Interessen sind wortwörtlich die einzigen Interessen, die ihr nicht verfolgt. Unmaß. Das ist alles so unsagbar. Wer Staatsmedien oder Staatssender oder Staatsrundfunk sagt, ist übrigens AfD. Ne? Ja, das steht am Anfang auch schon, ja. Also nicht, dass sie AfD-nah sind, aber von Lügenpresse ist die Rede, von Staatsfunk und Zwangsgebühren. Es ist kein Zwang, ist nur eine Pflicht, ne? Mhm. Wird dann zwangsweise durchgesetzt. Ach, das hier fand ich lustig. Ich mag ja so skurrile Sachen wie zum Beispiel ein Artikel, wo sich Nathan Grayson über die Ethik im Spielejournalismus beschwert, finde ich prima. Kurz für die Leute, die nicht Insider sind, Nathan Grayson ist einer der Auslöser der Gamergate-Kontroverse gewesen 2014, in der Spieler mehr journalistische Ethik von den Spielejournalisten verlangt haben und hier schließt sich jetzt der Kreis. Jetzt verlangt er auch mehr Ethik. Es geht um eine neue Seite namens Restart, an der Walmart wohl eine gewisse Beteiligung hat. Also die mal leisten die Anschubfinanzierung. Es gibt Affiliate-Link zu Walmart auf der Seite. Und Walmart erhofft sich halt dadurch auch eine Community, die dann regelmäßig bei ihnen Spiele kauft. Das ist ja klar. Aber Grayson widmet sich trotzdem hier über lange Zeit halt dieser neuen Seite und sagt, dass das so eigentlich gar nicht geht, weil da nimmt ja immer irgendjemand Einfluss und dann geht es am Ende halt doch nicht um die wahre, gute Sache, so wie sie darbende Schreiber bei den immer weniger werdenden Seiten irgendwie die Fackel hochhalten. Und er hat halt Angst, dass dann wahrscheinlich einfach, dass die Leute besser bezahlt werden von Walmart, als sein komischer Laden, den er da selber führt, irgendwie zahlen kann. Und ja, es kommen dann auch noch Journalisten, Freelancer zu Wort, die sagen, ja, ich würde ja schon, also wenn die mir Geld zahlen, schreibe ich vielleicht schon was für die und so. Aber es bleibt halt schon dieser Geruch von, ja, wir sind die echten Journalisten und die Leute, die Geld von Firmen nehmen, die sind keine echten Journalisten. Dabei, ja, wissen wir alle ganz genau, dass auch halt die sogenannten echten Journalisten sich gerne beim EA-Preview-Event auf Hawaii rumtreiben oder sonst irgendwas, auf irgendwelchen Partys, in dem ganzen Filz teilhaben. Ja. Aber hindert sie nicht daran zu tun, als wären sie heiliger als andere Leute. Was ich hiermit demonstrieren wollte. Tja. Genau. Und dann kommen wir bei dem Thema noch hier zu dem Artikel, den jemand eingesendet hat, nämlich die 10 besten Videospiele von 2024. Okay. Von der Times. Und das Bild rechts oben, dem Eingeweihten, wird das Bild rechts oben schon Schauer über den Rücken jagen. Und ich sage, das ist nicht fehl am Platze. Wir können ja mal schnell durchscrollen. Wir haben hier also 10 Helldivers 2, ein Koop-Shooter, der ganz gut Wellen gemacht hat, Anfang, Mitte des Jahres, durchaus verdient, dass der auf der Top-10-Liste ankommt. Dann auf 9 haben wir Lego Horizon Adventures, eine unsagbare Totgeburt. Die Horizon-Spiele haben nicht ansatzweise so viele Fans wie die Franchises, die Lego bisher in diesem Stil verwurstet hat. Und da kommt noch dazu, dass das Spiel 70 Euro kostet. So buchstabiert man Flop, F-L-O-P. Star Wars Outlaws, genau, apropos Flop, also deutlich hinter den Verkaufszahlen zurückgeblieben. Die haben jetzt irgendwie eine Expansion mit einem Mount, das man freischalten kann, veröffentlicht und haben dann irgendwie zugegeben, dass noch kein einziger Spieler sich den Grind gegeben hat, um das Mount freizuschalten. Also so richtig viel ist nicht los. Hat auch nicht für neue Spieler gesorgt. Ja. 7 Blackmouth Wukong, absolut verdient. Die AI frei aus China mit einer originellen Vorlage. Keine bestehende IP. Wunderbar. Mehr davon. Affen natürlich. Affen. Affen, ja. Weise Affen. Sechstens, Alan Wake 2, Night Springs and the Lake House. Das ist eine DLC für Alan Wake 2. Alan Wake 2 steht auf der Liste SBI enthalten. Also hier haben auch Leute von Sweet Baby Inc. dran mitgewirkt. Also mache ich einen Bogen. Das Spiel Neva auf der PlayStation auf Platz 5 sagt mir gar nichts. Aber ich bin auch nicht so ein Sidescroller-Mensch. Dann auf 4 Silent Hill 2. Ich dachte, das hätte ganz schreckliche Kritiken bekommen. Das Remake und die Leute mögen das überhaupt nicht so gerne, aber Timesatz auf Platz 4. Und kriegt ihr, ich meine, ich habe eins noch gar nicht genannt, dass es unter den Bildern auch zu sehen war für die Leute, die eingeweiht sind. Habt ihr schon richtig Angst? Auf 3 Final Fantasy 7 Rebirth, wieder ein Remake. Auf 2 das Spiel des Jahres auf den Game Awards, Astrobot auf der PS5, für alle eine Überraschung. Aber guck mal, wenn man einfach ein Spiel ohne Politik designt, wo es einfach um Spielen geht und Spaß, kann sogar so ein kleines Spiel Platz 2 werden. Und dann kommt Platz 1, Dragon Age 2, Spiel des Jahres 2024 für die Times. Nee. man ist geneigt zu sagen, Times, wenn etwas Spiel des Jahres sein soll, müssen es die Leute auch kaufen. Ich meine, gut, es hat Kopien verkauft, aber halt lange nicht in dem Maße wie nötig oder wie erwartet. Aber ja, die Narrativmühle mühlt weiter. Wunderbar. Ja, das fand ich ganz lustig, wenn man irgendwie mit Videospielen, wenn Videospiele einem einfach irgendwie immer zu gleichförmig sind und man nach neuen Beschäftigungen sucht, bin ich über ein Video hier drauf gestoßen. Und wer Spaß hat, sein Gehirn anzustrengen und die Werkzeuge, die einem das Internet zur Verfügung stellt, kann sich hier eine Bellingcat Open Source Challenge versuchen. Es gibt hier für jedes Bild, das sind 20 Bilder, und zu jedem gibt es eine Frage und ihr habt das Internet zur Verfügung, um diese Frage zu beantworten. Zum Beispiel, ja, in welcher Stadt sonnt sich die Katze? Ja. Oder bei dem Hot Stuff ist es, welche Registriernummer trägt der Helikopter, der hier zu sehen ist? Kannst ja nochmal runterscrollen ein bisschen, da sind ja noch mehr Aufgaben. Dann können wir nochmal drauf gucken. Also hier in der obersten Reihe habe ich die ersten 4 geschafft. In der zweiten Reihe habe ich, glaube ich, nur das erste geschafft. Und es ist auch nicht immer so, dass du nur sagen musst, wo ist das? Sondern zum Beispiel bei dem Foulplay da oben ist ein Videoausschnitt aus einem Baseballspiel und du musst sagen, welcher Baseballspieler diesen Foulschlag geschlagen hat, zum Beispiel. Hier unten geht es auch um Morse Code, um kyrillische Buchstaben und so weiter und so fort. Ja, genau. Und hier sind die Globetrotter-Dinger. Also neben den Flamingos bin ich inzwischen fast verzweifelt. The Rider's View konnte ich lösen. Ist sehr unterhaltsam. Es gibt nichts zu gewinnen, weil jemand fragt. Es ist ein Spiel. Es ist einfach zu gucken, wie gut kannst du mit dem Internet umgehen oder wie gut kannst du aus wenigen vorhandenen Informationen. Zum Beispiel bei dem The Rider's View habe ich halt über ein Ding rausgefunden, in welchem Land es ist. Und dann habe ich auf einem Gebäude im Hintergrund ein Detail entdeckt, nachdem ich dann gesucht habe und Glück gehabt. Deswegen weiß ich jetzt, welches Denkmal da an diesem Platz steht, wo das Motorrad vorbeifährt. Gefühl. Genau. Es hat so ein bisschen so kitzelt meinen Kopf, fand ich interessant, dachte ich, vielleicht macht das noch mehr Leuten Spaß. Viel Spaß. Ja, das hier ist Citizen Journalism, Bürgerjournalismus, also nichts Offizielles, aber mit guter Quellenangabe. Es geht um das Geld, das Wikipedia unter dem unter dem Begriff Equity, also Gleichstellung, raushaut an andere Organisationen. Ihr erinnert euch immer an diese tollen Banner über Wikipedia, Hilfe, Hilfe. Uns fehlen noch mindestens 10 Millionen, damit wir nächstes Jahr Wikipedia nicht zumachen können. Erstens mal könnt ihr euch jetzt überlegen, die haben genug Geld, um es zu spenden. Und zweitens habe ich hier jetzt in diesem Faden auch gelesen, dass Wikipedia eigentlich überhaupt nicht von den Spenden lebt, sondern dass die Finanzierung auf andere Weise gesichert ist und dass die Spenden eher so ein Zubrot sind. Und dann kann man mal gucken, also es geht hier um dieses Formular 990, das Wikipedia vorlegen muss und woraus die Informationen in diesem Thread stammen. Man hat also zum Beispiel fast 1,5 Millionen an die Tides Foundation gegeben. Tides ist ein Non-Profit und eine philanthropische Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die soziale Gerechtigkeit zu fördern. Alles, was wir tun, beginnt mit Gerechtigkeit. Ohne Gerechtigkeit sind Diversität, Gleichstellung und Inklusion, bla bla bla bla bla bla, wurde vorher unterstützt von George Soros, wird unterstützt von Media Matters, eine weitere linke NGO. Die Tides Foundation wiederum hat in 2023 über 1 Million Dollar an Anti-Israel-Gruppen gespendet. Nun, ne? Warum zahlt Wikipedia da irgendwie, also was? Dann 381.685 Dollar gingen an Art und Feminism Incorporated, eine Community aus Aktivisten, die sich dafür einsetzt, die Informationslücken zu schließen, die es in Wikipedia gibt, im Sinne von Gender, Feminismus und Kunst. Yay, wir versuchen die Überlegenheitssysteme zu zerstören und Pfade für jeden aufzutun, um in der Geschichtsschreibung und Geschichtsrichtigstellung mitzuwirken. Jawohl. Wir erkennen und definieren Rassismus als kleine und große Akte von Schädigung, von Macht und Gewalt gegen schwarze, indigene und andere nicht weiße Menschen auf dem ganzen Globus. Als koloniales System, das nur dazu da ist, Weißsein zu erhalten und zu beschützen, durchdringt der Rassismus und so weiter und so fort. Ja, also, interessant. Wikipedia hat genug Geld, um irgendwelche zwielichtigen anderen Aktivisten zu unterstützen. Und dann gibt es zum Beispiel noch so Sachen, dass sie 32 Millionen geben sie wohl für die Infrastruktur aus und für die Erhaltung, also für die verschiedenen Büros, für verschiedene Sprachen etc., Server, hast du nicht gesehen. 17 Millionen geben sie an verschiedene Personen aus, in Tranchen von ungefähr 10.000, 2,2 Millionen, so rum, geben sie in Tranchen von ungefähr 10.000 Dollar an 216 nicht weiter identifizierte Personen aus. Mit dem Stichwort Further Mission, also die Mission von Wikipedia unterstützen, also Lobbyisten. Krass. Und am geilsten ist eigentlich, sagt der Kommentator hier, sie haben 715.000 Dollar ausgegeben, um 378 Leute, die in einem Scholarship-Programm sind, zu einer Wikipedia-Konferenz zu fliegen, an der man auch virtuell teilnehmen kann. Also fast eine Dreiviertelmillion dafür, dass Menschen halt auch mal ein bisschen CO2 in die Luft geblasen haben und sich mit ihresgleichen mal von Angesicht zu Angesicht treffen konnten. Also wenn ihr das nächste Mal die Bitte seht, dass Wikipedia in irgendeiner Form Geld von euch möchte und ihr denkt euch, ja, ich nutze das ja ab und zu, vielleicht sollte ich mal spenden, spendet bitte nicht. Don't do. So viel dazu. Ja, Wikimedia Foundation war ja auch unter anderem die Caroline Sinders aus Gamergate-Zeiten angestellt und aus Deutschland die Katharina Nukun. Und Beides sind das ja Leute, die bei der Republika waren und die nächste Republika wirft schon wieder ihre Schatten voraus. Nämlich das Motto wurde schon bekannt gegeben, schon im September. Nämlich Generation XYZ wird das Motto der nächsten Republika. Dann wahrscheinlich wieder im Mai sein. Generation XYZ, also ja, wir können ja mal lesen, was sie damit meinen. Generation X, Generation Y, Millennials und Generation Z. Die Republika 2025 lädt alle Generationen, in Klammern die Boomer, sind natürlich ebenfalls willkommen, an ihren Tisch. Denn unsere demokratische Gesellschaft steht auf dem Prüfstand. On wie offline fehlt es an Räumen, in denen Generationen sich offen begegnen können, um sich zu vergewissern, dass uns mehr verbindet als trennt. Dass in Generationenunterschieden auch Chancen liegen, voneinander zu lernen, wenn wir uns offen begegnen. Jetzt kriege ich auch Kopfschmerzen von diesen Sprechblasen andauernd, ey. Boah. Die altersabhängige Nutzung von Social Media Plattformen und die verschiedenen Kommunikationskanäle der Generation machen es beinahe unmöglich, sich alt und jung begegnen und auszutauschen. Dabei wäre es gerade jetzt so wichtig, den generationsübergreifenden Schulterschluss zu suchen, denn die Generation XYZ gehört diejenigen, die jetzt noch aktiv dafür sorgen können und dass unser Planet eine lebenswerte Heimat für alle Menschen bleibt. Dafür, dass wir auch weiterhin in einer demokratischen Gesellschaft leben, die geprägt ist durch Freiheit, da habt ihr überhaupt nichts mit zu tun, Humanität auch nicht und Solidarität, ja das schon, aber untereinander, ja nur unter den Leuten, die eure Meinung vertreten. Darüber, was uns trennt, können und sollen wir streiten. Für die Republika 2025 möchten wir jedoch die intergenerative Allianz schmieden, die wir jetzt so dringend brauchen. Unser kollektives Wissen macht uns klüger, unsere kulturellen Leidenschaft kreativer und mit vereinter Courage sind wir unschlagbar. Macht euch gefasst auf die Generation XYZ. Moment mal, jetzt haben sie uns 15 Jahre lang alte weiße Männer genannt und jetzt sollen wir auf einmal irgendwie in die Hand halten. Fickt euch. 26. bis 28. Mai. Ja, auch du kannst, das ist so wie ein Feminismus. Unterstützt den Feminismus, ist auch für Männer gut. Unterstützt den Kulturmarxismus, ist auch für alte weiße Männer gut. Das ist das, was wir jetzt so dringend brauchen. Unser kollektives Wissen macht uns klüger. Ist das so? Also das, was wir jetzt schon wissen, macht uns klüger. Okay, klüger, als wir jetzt schon sind. Wie ist das zu verstehen? Ja, es ist eine Sprechblase, die muss man nicht verstehen. Ne? Unsere kulturellen Leidenschaften, ja. Unsere Leidenschaft dafür, alles umzuschmeißen. Und durch Schrumpfen und politischen Krempel zu ersetzen. Put a chick in it. Make it lame and make it gay. Ja. Das Motto. Und das ist ja das neue Parteilogo. Die Altpartei. Ja, sowas mit einem Kreuz ist immer gut. Das Schwarze steht für Kulturmarxismus. Würde ich sagen. Da, wo sich alles überschneidet. Das Gelbe, das Grüne, das Rote. Das Weiße steht für gesunden Menschenverstand. Das steht außenrum. Das war schon getrübt in Grau, gräulich. Ja, was auch stattgefunden hat in diese Richtung, ist der Chaos Communication Kongress und da haben wir ein paar Ausschnitte draus. Ladies, Gentlemen, Variations thereupon, welcome to the 38th Chaos Communication Congress. My name is Gabriela. And my name is Aline. And welcome to this edition, which is called Illegal Instructions. Why is it called Illegal Instructions? We're living in difficult times. Fascism is coming, and we need to prepare for that. Fascism, and I still distinctly remember how people were like in shock and awe. They couldn't imagine such drastic changes happening. And this is also what I see today. I see people saying, yeah, it's not going to be that bad. Erinnert sich daran, wie in Deutschland der Faschismus ausgebrochen ist? Was? Ja, ist nicht ganz klar, weil es ist geschnitten, ne? Also. Ah, okay. No, not everyone will survive. People are already dying. Women who don't get access to abortion are dying because they're not getting the medical care they deserve. In Deutschland oder was? Wegen dem Faschismus. Das ist das Erste, was der Faschismus macht. Faschismus kommt weltweit. Er sagt, die Frauen müssen jetzt sterben, damit die Kinder leben können. Ja, das ist sowas ungefähr. Das. And it will get worse. And it's our duty to do what we can to prevent that and to stop that. Another option is sabotage of various flavors. Yep. Books and films like this one here, How to Blow Up a Pipeline, they have explored in what ways actually the destruction of fossil infrastructure can help us to save the planet. And maybe closer to this community here. Warum dulden wir das? Das ist krass. Warum dulden wir das? Krass, ja. Warum, wenn Leute offen so dumm sind, sowas zu propagieren, warum wandern die dann nicht für ein Jahr in den Knast? Das Witzige ist ja, dass Luisa Neubauer ja sich auf diesen Film auch schon bezogen hatte. Mhm. Und dann gab es einen kleinen Aufschrei und dann hieß es so von wegen, ach, das ist doch nur ein Witz. So ein Witz? So gar nicht ernst gemeint. Das wird wahrscheinlich auch nur ein Witz sein. Es sei natürlich, die Leute finden es gut und richtig, dann ist es natürlich kein Witz. All know that right now new infrastructures are being built, data centers, and data centers that take up vast resources in terms of energy, in terms of water, minerals, rare earths that are extracted under terrible conditions. Oh, was ist das ein Zeug? Ja, Chaos Communication Kongress macht doch das Data Center einfach aus. Meine Güte. Macht doch das Data Center aus. Euer Chaos Communication Kongress. Oh, ist das ein Quatsch. I would like to know from you, what would it take us to consider acts of sabotage? What do you think? Ja, es würde euch vielleicht den Job kosten und sowas, wa? Die Lebensunterhalt. Ja, diese Leute arbeiten noch bestimmt bei irgendwelchen Politikern oder so. Ja, wahrscheinlich. Auch noch das. Linken Politikern wahrscheinlich. Ich meine schon, die Sabotage von sowas einfach mit dem Verkehrsfluss hat schon dazu geführt, dass Menschen in Gefahr geraten sind. Ne? Ja, das war schon genug. War schwer unter Kontrolle gekriegt, ne? Alte Motoren können ein, was haben sie geschrieben, grüne Kraftstofffabriken sein. Das ist vielleicht ein bisschen Methan in Methanol angeblich umwandeln. Das hat man ja schon mal die Frage, Methan, was Methanol mit Methan zu tun hat. Hatten Methan wir ja vor ein paar Wochen schon mal. Methan ist Methan, ja, stimmt. Ich hätte mich da nochmal kurz danach erkundigt, beziehungsweise ich habe das jetzt so verstanden, dass Methan eben das Gas ist und Methanol das Flüssige. Ja, selber flüssig. Neue Technologien könnten das Gas in grünen Treibstoff umwandeln. Wie funktioniert das und welche Rolle spielen alte Verbrennungsmotoren dabei? Ja. Methan ist eines der effektivsten Treibhausgase, seine Wärmespeicherfähigkeit übersteigt die von CO2. Das entweicht nicht nur aus Erdgasleitungen, sondern auch aus natürlichen Quellen. Doch statt es ungenutzt in die Atmosphäre entweichen zu lassen, könnte Methan bald ein wertvoller Rohstoff für umweltfreundlichen Kraftstoff werden. Ja, und da hatten wir ja schon mal dieses Auto vorgestellt, beziehungsweise diesen einen Typen, der auch mit Methanol herumgemacht hat. Genau. Forscher haben eine erstaunliche Idee. Modifizierte Verbrennungsmotoren könnten künftig Methan in chemische Grundstoffe wie Methanol umwandeln. Diese Motoren ursprünglich für fossil, ich gucke nochmal danach, nächstes Mal weiß ich Bescheid mit Methanol und Methan. Diese Motoren ursprünglich für fossile Brennstoffe gedacht, arbeiten dabei wie eine Art mobile Chemieanlage. Der Vorteil, die Technologie kann bestehende Methanquellen, etwa Biogasanlagen, nutzen, um daraus klimafreundliche Kraftstoffe zu erzeugen. Ja, warum Methanol? Methanol, auch als Holzalkohol bekannt, ist ein vielseitig einsetzbarer Stoff. Als Treibstoff für Autos ist es vor allem bei Hybridfahrzeugen attraktiv, da es sich mit bestehenden Motoren leicht nutzen lässt. Zudem kann Methanol als Basis für chemische Produkte oder Wasserstoffproduktion dienen. Was sind die nächsten Schritte? Fazit: Umwandlung von Methanol, von Methan in grüne Kraftstoffe könnte eine Schlüsselrolle in der Dekarbonisierung des Verkehrs spielen. Ja, das statt Methan ungenutzt entweichen zu lassen, können neue Technologien des Treibhausgases in eine Ressource umwandeln, die sowohl klimafreundlich als auch wirtschaftlich interessant ist. Ja, da muss es eben für mit Wasserstoff angereichert werden. Das ist so der Unterschied, meine ich. Besonders spannend, alte Verbrennungsmotoren erhalten dadurch eine völlig neue Bedeutung als Transformatoren für nachhaltige Energie. Ja, vielleicht ein bisschen aus der Zukunft der Artikel, aber es wird auch daran gearbeitet tatsächlich. Ne? Schauen wir mal, ob es demnächst mal ein Methanolauto gibt. Tja, eine Ahnung. Ich glaube wieder nicht, dass sie das aus der normalen Luft einfach so rausnehmen können, ohne dass es irgendwie viel zu viel Energie braucht, das aus der normalen Luft so rauszuziehen. Weil es viel zu das nicht direkt aus der Kuh absaugen? Ja, das vielleicht schon eher, ja. Ja, Stalldach oder so. Ja, Tagesschau berichtet auch über den Exodus der Christen im Nahen Osten, in den vielen Ländern, Syrien, Libanon, Irak. Immer mehr Christen verlassen die Ursprungsregion ihrer Religion. Der Grund sind Kriege, der Zerfall staatlicher Strukturen und fehlende gesellschaftliche Teilhabe. Ja, im Kern scheint es irgendwie ziemlich stark mit Diskriminierung zu tun zu haben. Es sind also in verschiedenen Bereichen oder Ländern die Zahlen der vorhandenen Christen schon stark gesunken, von teilweise 50% von vor 20 Jahren oder so auf nur noch 10%. Und in anderen Ländern, Israel zum Beispiel, waren es nur 2%. In Syrien mittlerweile beispielsweise ohnehin verschwinden klein, weil die Zahl der Christen habe ihre Zahl vor dem Bürgerkrieg etwa 1,5 Millionen betragen, seien es heute gerade mal 250.000, also 80% von ihnen seien geflohen. Einen besonders starken Rückgang verzeichnen die Christen auch im Libanon. Kontinuierlicher Rückgang, also mal irgendwo noch einer der Begründungen aufgelistet hat. Das einzige Land, das eine einigermaßen stabile christliche Bevölkerungsgruppe hat, ist Ägypten. Hier liegt der Anteil bei geschätzten 6-8%. Besonders schlecht sieht es hingegen in Saudi-Arabien aus. Hier ist das Praktizieren des christlichen Glaubens in der Öffentlichkeit verboten. Ohne Kirchen müssen die Tausende von christlichen Gastarbeitern aus den Philippinen und Indien ihre Gottesdienste quasi verborgen in ihren Botschaften feiern. Da habe ich mich auch gefragt, warum die denn wohl aus Indien und den Philippinen da hingekommen sind. Sind die da vielleicht auch irgendwie vertrieben worden oder so? Also den Christen in diesen Ländern ist auch nicht, mit denen wird nicht gut Kirschen gegessen, oder wie man sagt. Ja, die Botschaften würden zwar von den saudischen Behörden toleriert, beziehungsweise die Gottesdienste, doch man darf nicht groß darüber sprechen. Drei Hauptursachen nennt der Islamwissenschaftler für diesen drastischen Rückgang. Das eine sind Kriege, Terror und Gewalt. Das zweite ist die wirtschaftliche Situation, die Christen hindert, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das dritte ist die fehlende gesellschaftliche Teilhabe. Christen fühlten sich als Bürger zweiter Klasse und suchten daher Perspektiven woanders. Ja, da klingt für mich schon ziemlich stark nach Diskriminierung. Ne? Also, sowas Ähnliches hatte ich ja neulich auch mal auf Twitter gesehen. Wie so eine junge Frau erzählt hat, wie das im Libanon gelaufen ist, die Islamisten kamen und die ganzen Christen da vertrieben haben und erst freundlich getan haben und dann hinterher doch irgendwie jemanden umgebracht haben oder irgendwelche Überfälle gemacht haben und so weiter. Ja, schon echt ein bisschen hässlich, was da abläuft. Der Bundesrat billigt dagegen das Gesetz gegen die Cookie-Flut. Ja, mir geht das auch auf den Senkel. Die lesen ja im Prinzip doch immer mit, was man macht und schreiben mit teilweise. Von daher ist das mit den Cookies sicher schwer überhand genommen, zumal man ja auch auf Webseiten, auf die man wiederkehrt, auch nochmal die Cookies immer neu bestätigen muss. Das nervt mich auch total. Und dem hat das, wie gesagt, der Bundesrat jetzt zugestimmt, auch wenn es natürlich Leute gibt, die Sicherheitsbedenken und dergleichen haben. Das bleibt ja nicht aus. Gibt es ja immer. Kommen aber diesmal, glaube ich, nicht vom CCC, sondern von Bitkom. Der aktuelle Vorschlag greife zu kurz, heißt das von Bitkom. Er berge für Telemedienanbieter durch die Einschaltung eines sogenannten Intermediärs erhebliche rechtliche Risiken, da sie in hohem Maße auf die zuverlässige Mitwirkung des anerkannten Dienstes angewiesen seien, um ihre Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung zu erfüllen. Also, keine Ahnung, wie sie das dann ausgestalten, ob das klappt, werden wir vielleicht noch sehen. Aber es werden möglicherweise demnächst weniger Cookies abgefragt von euch. Das ist doch, ich finde es sehr freudig. Es gibt auch mal eine gute Meldung. Ne? Ich hatte noch was anderes heute, aber es war aus dem Ausland. So gesehen. Egal. Als mir meine Mutter die Dose mit den Weihnachtskeksen gegeben hat, musste ich gar nicht einwilligen. Ich habe die einfach in die Hand gedrückt. Ja, sowas aber auch. Ja, wollt ihr unsere Cookies haben? Dann, hast du richtig gebacken? Dann drückt bitte jetzt auf den Stream. Hast du richtig gebacken? Habt ihr denn die Geschichte mitgekriegt von Lena Schilling aus Österreich? Die grüne Spitzenkandidatin. Was ist denn mit der schon wieder passiert? Hat sie wieder irgendwen nicht gepoppt, von dem sie behauptet hat, sie hat ihn gepoppt? Nee, sie hat geschrieben, bis zum 25. so und so muss ich ja noch durchhalten. Dann kann ich wieder linke Politik machen oder so. Bei den Grünen, die sind ja alle bescheuert. So eine Art, tatsächlich so, ne? Muahahaha, hat sie noch gepostet dabei. Ein richtiges, hier so ein Dr. Evil-Lachen. Muahahaha. Und dann haben sie eine Pressekonferenz gegeben und haben darum rumgeeiert um das Thema und so weiter. Und da hat sie sich da rausgeredet. Auf eine ganz billige Art und so. Echt eine Show in Österreich. Echt eine Show. Kann ich nur empfehlen, das mal anzugucken. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber wir brauchen unbedingt mehr Frauen in der Politik. Dann wird alles besser. Ja. Also, weil mehr Männer Frauen sind viel zu. Solche mit dem. Viel zu, solche mit so einer Flosse als du. Ja, die sind okay. Die sind okay. Ja, ich will mehr sein. Frauen. Das kann aber auch fake sein. Wir brauchen Repräsentanz. Das letztens sind bei eBay in der Kostüm. Und Teilhabe. Und so jamaikanische Krabben. Die brauche ich auch. So, habt ihr schon Böller gekauft? Ich mag das ja überhaupt nicht. Ja, das will ich jetzt auch nicht drüber reden wieder. Das nervt. Was ist jetzt das Jahr hier? Rekapitulieren. 10 Jahre Gamergate war auf jeden Fall dieses Jahr. Wir haben wieder gemerkt, dass es in Deutschland, was ist in Deutschland passiert? In Deutschland haben irgendwelche Linksgerichteten ein zweites Gamergate vom Zaun brechen wollen und haben danach ein richtiges zweites Gamergate gekriegt, was sie dann doch nicht haben wollten. Und in Amerika alle möglichen Leute davon abgerückt, von dem ursprünglichen Narrativ. Jetzt habe ich schon gehört, George Floyd-Thema soll auch mal aufgeräumt werden. Mhm. Wird wahrscheinlich Deutschland auch als letztes von mitbekommen. Ja, der Trump hat auch irgendwas angekündigt. Er wollte Leute vor Gericht ziehen, die mit dem Vogue-Virus rumgeaßt haben oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Aber er wollte ja auch richtig aufräumen auch. Anita Sarkeesian kommt nach Alcatraz. So ungefähr. Das ist ja auch ein bisschen hart, ne? Warum? Ich kann einfach abschwören. Meinst du, das haben die Wachen in Alcatraz nicht verdient, oder was? Die wohnt doch jetzt in Schweden, das ist doch Strafe genug. Oh ja. Man hat sich selbst geheilt. Das war nur eine Reise nach Schweden. Das war dieses Jahr auch, glaube ich. Das ist auch nicht so lange her, dass sich Anita Sarkeesian selber geheiratet hat. War das nicht auch dieses Jahr vielleicht? Ja, meine ich doch. Das ist nicht so lange her. Oh, also war das so schmerzhaft, ey. So, ja. Hanne, ich selber heiraten, ey. Warum? Ist das so überflüssig? Ja, was sind eure Prognosen fürs nächste Jahr? Ja, wir dürfen auch nicht den Franz vergessen. Der Franz ist auch von uns gegangen. Dieses Jahr, der Kaiser. Das stimmt, ja. Der Große, der Franz. Ja. Einmal müssen wir alle gehen. Für 2025 erwarte ich eine CDU, SPD-Regierung. Vorwärts immer, rückwärts immer. Sowas in der Art. Nicht viel Erfreuliches. Wahrscheinlich für uns politisch jedenfalls gesehen. Oder? Seufzt. Das könnte schon besser werden. Das könnte schon besser werden. Da wird der Strom teurer und die Mieten werden teurer. Und Autofahren wird teurer. Alles wird teurer. Und wenn die teuren Sachen teurer werden, müssen den Hartzis wieder mehr Kosten für Unterkunft gewährt werden. Das steigt deren Einkommen wieder überproportional. Und so weiter. Das ist ein Quatsch. Und CO2-Steuer wird weiter eingesammelt, nicht ausgeschüttet an irgendjemand. So wird das weitergehen. Donald Sutherland ist von uns gegangen. Auch. Und O.J. Simpson ist seinen Verfolgern endgültig entkommen. Shelley Duvall. Oh ja. Kenn ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Doch, du hast Shining gesehen. Ach so, ja. Duvall. Die Frau, ja. Sie. Shannon Doherty. Oh je. Stimmt, sind ganz schön viele gewesen dieses Jahr. Der Lugner Mörtel, Alain Delon, Christoph Daum. Okay, auch echt. Oh, James Earl Jones, stimmt. Oh, Paul Di'Anno, der erste Sänger von Iron Maiden. Quincy Jones. Hätte ich gedacht, der hat es schon längst hinter sich, aber gut. Hermes Fettberg. Aber der hat auch schon immer so ein bisschen so ausgesehen. Ja. Als würde es in den 90ern oder so, dass ich das gedacht habe. Jetzt. Ja, dann haben wir uns wieder. Dann fügt Mark Hamill der Liste der gestorbenen Persönlichkeiten hinzu und fügt hinzu, zumindest für mich. Oh. Ja, der hat eine große Menge Unsinn geredet dieses Jahr. Darüber bin ich auch nicht gerade glücklich. Aber ich erwarte einfach von diesen ganzen Leuten in ihrem Kokon nicht mehr, dass sie irgendwas verstehen. Habe ich auch nicht so mitgekriegt. Mark Hamill. Wer ist Mark Hamill? Und Frank Farian. Frank Farian. Oh mein Gott, Frank Farian. By the rivers of Babylon. Ne? Nein. Jo. Ach doch. Oh, Akira Toriyama, stimmt, Wingo. Aber das auf meiner schlechten Liste hier ist das nicht drauf. Geht in den Wald. Lasst euch nicht gendern. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf. Geht ja, das ist freier Dienst, ist mir dann was hier schadet. Abonniert das Marmon-Magazin auf YouTube, es ist sehr gut. Und wenn ihr die Sachen auf Bellingcat lösen könnt, schreibt mir eine Mail, dann bin ich vielleicht auch irgendwann ruhiger, wenn ich alle Antworten habe. Kommt gut rein. Jo. Auf Wiedersehen. Bis zum 5. 5. Termin.